Once we breathe in, we breathe out. Amen. He said they are both life. Amen. He said we never breathe in death, we never breathe out death. Wir atmen keinen Tod ein und wir atmen auch keinen Tod aus. Remember when God himself, when he breathed out. Let us go there. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 7. 1. Mose. Genesis 2. 1. Mose 2. Verse 7. Vers 7. He said, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Praise the Lord. Hallelujah. People should allow you to breathe into them. Amen. To breathe into them, to give them life. Dass du ihnen Leben schenkst. Amen. Amen. Amen. Yes, Papa wants to say that. I don't know. It's very interesting. It's very interesting because you read the Bible all the time. You say you finish reading it. Mm-hmm. Wir lesen oft die Bibel und denken dann, okay, wir haben es zu Ende gelesen. But sometimes you see certain things and you say, ah, was this? Is this thing in the Bible? Aber dann lesen wir bestimmte Sachen und sind dann verwundert und denken uns, steht das da schon immer? See, God, this bread is today is very common. Dieser Odem ist heute sehr üblich. Once somebody can no longer breathe, that is, it's about to die. Wenn jemand nicht mehr atmen kann und kurz vor dem Tod steht. And then they said they now come with oxygen. Mm-hmm. Wird die Person künstlich beatmet? And look at what God did here. Guckt euch an, was Gott hier gemacht hat. And I remember in those days when I was very young. Und ich kann mich daran erinnern, zu den Zeiten, als ich noch viel, viel jünger war als jetzt. Aber er ist noch jung. When we're still serving the devil. Als wir noch den Teufel gedient haben. Okay. I remember those witch doctors, they breathed into you. Ich kann mich daran erinnern, dass diese Satanisten dich angehaucht haben. Die haben dich angehaucht. But you don't know what it means. Und du hast nicht verstanden, was das bedeutet. Du hast nicht verstanden. What's exactly this? Aber genau so, wie das steht. Their own kind of oxygen. Aber mit ihrem eigenen Atem. Yes, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Well, praise the Lord. Hallelujah. We just thank God for what Papa has just said. Amen. Thank God for das, was Papa hat. He helps us to understand it more. Das hilft uns, das noch besser zu verstehen. Amen. Amen. Because you know, if we do not know who we are, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, we are in problem. Haben wir ein Problem? We are in fear. Dann haben wir Angst. Amen. Angst. We are afraid like them. Wir haben Angst, so wie sie. Amen. Amen. But if you know who you are. Aber du weißt, wer du bist. You know all these those that serve Satan, they know who they are. Die Leute, Satanisten, sie kennen ihre Identität. Amen. They know their identity. They know what they say, it must come to pass. Sie wissen, wenn sie etwas sagen, muss es zustande kommen, wie ein Zauberspruch. They know that the spiritual controls the physical world. Weil sie wissen, dass das Geistliche das Physische kontrolliert. Until things are done in the spirit world, they are never done in the physical world. Erst wenn Dinge geistig passieren, passieren sie physisch. And Satan is a spirit. Der Teufel ist Geist. Are you getting it? He said, and the Lord God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils, the breath of life. A man became a living soul. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. You know our breath. Unser Atem. It's no longer the natural es breath. Amen. Atem. Amen. Amen. We now have the breath of life. Amen. Christ's Amen. Breath. Amen. Amen. What we breathe in, what we breathe out. Was wir ein und ausatmen, both Christ. Ist Christus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And so there should be no fear of anything at all. Wir vor nichts Angst haben. Those of you that you know that are still living in fear. Die von euch, die immer noch in Angst leben. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, Because as we were praying, als wir gebetet haben, I just remember I said, they said, well, because we closed the window. Then the Lord said, I should go here immediately. You understand me? I remember that, you know, the problem that is going on at the corona, because of the air they breathe, that just came immediately. Then the Lord said I should go to Genesis so that the children will know too what it is. Als wir gerade am Beten waren, habe ich mir auf einmal so Sorgen gemacht, so, mein Gott, wir sind hier so viele und die Türen sind nicht auf, vielleicht wegen der Luft, die zirkuliert, weil es ja heißt, es bei wegen Corona ist es immer besser, wenn die Luft immer zirkuliert wegen diesem Virus. Aber dann hat der Herr mich direkt auf diese Stelle verwiesen und mir gesagt, dass ich soll meine Kinder daran erinnern, an das Ein- und Ausatmen, was Christus ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Ah, today is our Thanksgiving Day. Heute ist unser Danksagungstag. A day of a reminder. Ein Tag, an dem wir uns erinnern. Amen. Amen. Reminder of saying thank you, Jesus. Uns daran erinnern, uns bei Jesus zu bedanken. Thank you, Father. Danke, Vater. Amen. Like we sang today. Thank you, Jesus. Oh Lord, I am very. You know, we sang this song. Amen. So wie das Lied, das wir heute gesungen haben. Amen. Amen. Amen. In 2 Peter said we need a reminder. In 2. Petrus steht, dass wir uns erinnern müssen. Amen. Amen. To say thank you. You know, Benin, we say Osawase. In Benin sagen wir in Danke. In Congo, what do you say? Matondo Mingi. Hey, very long. Mato Benini. No, Matondo. Matondo. Mindi. Mingi. Okay. Mingi. Mingi. Can somebody spell that? They can spell it. Praise the Lord. And in Dutch, what do you call it? Praise the Lord. Hallelujah. In everybody, we are in Ghana. Hey! And us too. Hey! Hey! Who? What is it? Cameroon, Angola. Hey! Can you see? That is you are speaking in tongues. Impossible. You know something? You know something? When you are speaking in tongues, you think you are saying, just saying blah blah blah. It's a big lie. What they just said, I don't even know it, but it's something. Anything you say that come out from your mouth means something. If not to you, it means something to others. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We have to learn to say thank you. Lernen, danke zu sagen. Amen. Amen. Thank you all the time. Ständig, um zu bedanken. Not just a day. Nicht nur 24/7. Amen. Amen. Every day in our life. Amen. Every minute, every second. Amen. Once you wake up at night, you want to even go to the toilet, say, Father, thank you. Be used to it. Einfach die Sekunde nutzt, um sich bei ihm zu bedanken. Amen. Amen. We want to sleep again, say, Father, thank you. If that is only the prayer you can pray, it's bigger than everything. Wenn das einzige ist, was du da beten kannst, dann reicht das. To say thank you. Danke zu sagen. You know, he fed the thousands. Er hat die Tausenden satt gemacht. How did he feed them? Wie hat er sie satt gemacht? He blessed them. Er hat nicht rumgeschrien, ihr müsst euch vermehren, ihr müsst euch vermehren. Amen. He said, Father, thank you for the food. Er hat gesagt, Vater, danke That's für all. Das Essen, das hat gereicht. Say thank you, it's danke so powerful. Ist so kraftvoll. Amen. Amen. Say thank you to him Sag always. Danke, Jesus. Let us go to 2 Peter. 2. Petrus. Praise the Lord. Halleluja. 2 Peter 1. 2. Petrus 1. Vers 12. Verse 12 to 15. 12 to 15. He said, wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance. I will not stop reminding you to say thank you. Ich werde nicht aufhören, euch daran zu erinnern, Danke zu sagen. Amen. Amen. Say thank you to him always. Sich immer bei ihm zu bedanken. Amen. Amen. You know, Paul said, rejoice always. Paul hat gesagt, freut euch ständig. Amen. In Philippians 4:4, we are not going there, please. In Thessalonians 5, he said, say thank you for everything. Sagt in allem Danke. In everything, say thank you. In allem sollen wir Danke sagen. Praise the Lord. Halleluja. It is not only when things are good. Nicht nur, wenn die Dinge gut laufen. Because man does not even know what is good. Der Mensch nicht weiß, was gut ist. It's not only when things are good. You know what we believe is good. Amen. And Christ is seeing it as even evil. Das, was wir manchmal gut, als gut sehen, findet Christus bösartig. Learn to say thank you. Lern Danke zu sagen. Amen. Wherefore, I will not be negligent to put you always in remembrance of these things, though you know them, and be established in the present truth. I know you know them. Ich weiß, dass ihr das every month we come here, amen. We are always saying, you know, this is your Thanksgiving Day, amen. A reminder, amen. I know you already know them, but we are not to stop reminding one another. Ich weiß, dass ihr es wisst, wir sollen nicht aufhören, uns daran zu erinnern. Is somebody getting it? Don't start reminding one another. Just say thank you to your father. Sag einfach Danke zu deinem Vater. Amen. Amen. Yeah, I think it means, verse 13, 13, as long as I am in the tabernacle, to stir up, to stir you up by putting you in remembrance. Amen. Amen. Remember, remember, remember, to remember. Sich zu erinnern. Amen. Amen. You know, Psalm 78. Psalm 78. He said, the Bible said they did not, they provoke him. Sie haben ihn provoziert. Why? Because they did not remember. Weil sie sich nicht an ihn erinnert haben. They did not remember his victory in their life. Sie haben sich nicht an seinen Sieg in ihrem Leben erinnern. Amen. They did not remember his goodness. Sie haben sich nicht an seine Gutmütigkeit. They did not remember. Amen. Amen. Though they were in problem, but they did not remember. Sie haben sich nicht erinnert. You are not in problem, but because of the problem you are facing, the situation, you cannot remember the victory of the past. Mm. Wegen den Problemen, die du jetzt hast, vergisst du die Zeugnisse von gestern. You know, they deliver them. But now they are in problem. Aber jetzt haben sie Probleme. But because they did not remember he delivered them aber before. Sich daran erinnern können, dass er sie schon mal errettet hat, weil hat er sie provoziert. They offended him. Das hat ihn enttäuscht. They stopped him from working for them. Und er konnte nicht mehr für sie is somebody getting it? Yeah. They stopped him from working for them. Das hat ihn aufgehalten. Because they did not remember. Weil sie sich nicht an ihn erinnert haben. Let us learn to remember him. Lass uns lernen, uns an ihn zu erinnern. Amen. Amen. If it is only Jesus who died for me. Wenn es einfach nur die Tatsache ist, dass er für dich gestorben ist. Amen. That is bigger than every salvation is the biggest. Denn Errettung ist das größte. That's sure that that a big God is not living in your spirit. Dass ein großer Gott jetzt in deinem Geist lebt. He's not living in you. Dir lebt. A whole God. You now have the spirit of Jesus Christ. Is it not bigger than having a house, a car? Jesus Christus hast. Das ist größer als ein is it not bigger than having everything in this world? Das größer als alles auf dieser Welt. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Somebody phoned me in Deutschland yesterday. He said that Germans in the church here. Ich habe gefragt, ob Deutsche in meiner Gemeinde sind. He said because she listened to our message and we speak, we also interpret through Dutch. It's a Nigerian term. That's why I say yes. Praise the Lord. Amen. He said, but it's not common for Germans to be in the church. I said, you know, they go to African church and we know what it is. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. Are you listening, please? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Meine Arbeitskollegin hat mich diese Woche auch das Gleiche gefragt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 14. He said, knowing that shortly I must put off this my tabernacle, even as our Lord Jesus Christ hath showed me. Moreover, I will endeavor that you may be able, after my disease, to have these things always in remembrance. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Amen. To always have it in remembrance. Sich immer daran zu erinnern. Let us remember him always. Lass zu, dass wir uns ständig an ihn erinnern. It matters a lot. Das ist sehr wichtig. And please remember to bless the house of the Lord. Und erinnert euch daran, Gottes Haus zu segnen. It is very, very important. Das ist sehr wichtig. Though some of us, we don't like it. Vielleicht gefällt es einigen von uns nicht. It is very, very important. Und dennoch ist es wichtig. Because it is coming from Christ himself. Weil es von Christus selbst kommt. It is his commandment. Es ist sein to bless his house. Sein Haus zu segnen. To be there for him. Für ihn da zu sein. He is there for you. Er ist da für dich. Also be there for him. Sei auch da für ihn. Amen. Amen. Amen. Whatever you bless the house of God with. Was immer du nutzt, um den Haus Gottes zu segnen. He is your rewarder. Er ist dein Belohner. He is your rewarder. Er, you are blessing him, not du segnest ihn, because it's all about him. Weil es nur um ihn geht. Amen. Everything that we are created by him and for him alles alone. Alles ist für ihn und von ihm erschaffen worden. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In Proverbs 3, verse 9. Sprüche 3, Vers 9. Quickly go to Proverbs, because we have a lot to cover. Please, we have to be fast today. Amen? Because if not, if we don't finish, we are not living here. Proverbs, because the message we have, there are so many that most of the time we don't finish anything. Amen? So, please. Proverbs 3:9. It says, honor the Lord with your substance and with the first fruit of all your increase. Amen. Amen. Honor Christ with your substance and with the first fruit of all, and not some, but all your increase. Nicht nur mit einigen, sondern mit all deinem Besitz. And in verse 10, he talks about something, said verse 10. Verse 10, look at verse 10. So shall your barn be filled with plenty, and the presses shall burst out with new wine. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen, deine Kelten von Most überlaufen. Verse 10 talk about the manifestation. Vers 10 geht um die Manifestation. Amen. Amen. You know, sometimes we always think, you know, if I bless you with money, bless me with money. Oft denken it's wir, more than money. Wenn wir ihn mit Geld segnen, segnet er uns mit Geld zurück. It's more than money. Es ist mehr als your Geld. Protection is more than money. Unser Schutz ist mehr als Geld. Your security is more than money. Sicherheit ist mehr als Geld. Is somebody getting it? You know, to be protected today. It's really a big deal. Ist eine große Sache. To live under the protection of the Almighty is a big deal. Money cannot protect you. Das kann dir kein Geld kaufen. Look at those that they are in hospital. They are everywhere. Schau dir an. Money is there, but they can do nothing any longer. Reiche Schauspieler oder irgendwelche Politiker selbst an diesen Sachen erkranken. It's not about money. It's bigger than money. It's about what is bigger than money. Etwas, was größer ist als Geld. Is somebody getting it? Mm-hmm. You want to say something? Papa, I just checked because of the Thanksgiving you just said. Okay. You know, today in Deutschland. Heute in Deutschland. I'm sure a lot of you don't know. Maybe Nini should know. Today is Thanksgiving for the Ernte. Heute ist auch das Erntedankfest für die Ernte. Farmers, you know. So. Aber in Amerika. Yeah. Today, in Deutschland. Okay. So farmers bring their and say thank you to God Almighty. Uh-huh. Okay. The harvest. Okay. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Schatz. Ich weiß, du hast viel zu, musst viel machen. Aber was wirklich bei dem Thema Geben hilft, ist auch die Bibelstelle mit that we are stewards. Because if you remember that you are a steward, mm-hmm. Also ein Verwalter, mm-hmm. what God has given you, yeah. you're not seeing the money as your own. As your own. And it's mm-hmm. not like hard to give out mm-hmm. the money. Mm-hmm. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. It's like if I give you my pot money and say give money to somebody, you can empty it. It's not your business because you don't believe it belongs to you. Wenn ich dir ein fremdes volles Portemonnaie gebe und sage, okay, aus dem Portemonnaie heraus sollst du jemand anderes segnen, dann wirst du es fast leer machen und du denkst, es ist eh nicht mein Geld. Ich kann der Person alles but geben. But if you believe it belongs to you, aber du glaubst, es dein eigenes Portemonnaie ist. Amen. Praise the Lord. Amen. The Bible says we are stewards. Die Bibel sagt, wir sind Verwalter. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then let us continue. Amen. Amen. Today's message, Christ or principalities. Die heutige Predigt ist über Christus oder den Herrschaften und Gewalten. You are going to choose one of the two. Wir werden uns für eine Seite entscheiden müssen. You are going to choose Christ or principalities. Wir werden uns für Christus oder die Herrschaften entscheiden müssen. You mean, you know, principalities means Satan. Die Herrschaften und Gewalten, damit meine ich den Satan. Amen. Amen. It means Satan's angels. Die Dämonen des Engels. That he, you know, that he appointed to different nations. Die er verschiedene Nationen zugeschrieben hat. Amen. Amen. They control the nations. Und sie kontrollieren die Nationen. They control the system of die the world. Kontrollieren das System dieser Welt. Amen. Amen. He said the God of this world blind those, der blinded. Gott they are, people have been blind by them, by the principalities. Durch die Herrschaften und Gewalten. So that they will believe there is no God, there is no devil. Damit sie glauben, dass es den Feind nicht gibt, dass es keinen Teufel gibt. Amen. Dass es auch keinen Gott gibt, nicht das Gute gibt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You are going to choose one out of the two. Wir werden uns für eine Seite entscheiden. Every day you take, you know, you take decision. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen. And you are going to take, you are going to, you know, choose one. Wir werden uns entscheiden müssen. And the one you choose is going to choose for you. Und die Seite, für die du dich entscheidest, die wird dann für dich entscheiden. Any of the two you choose is going to be helping you to take decision. Für die Seite, die du dich entscheidest, das wird auch die Seite sein, die dann deine weiteren Entscheidungen lenkt. That you choose today does not mean you are not going to choose tomorrow. Weil du dich heute entschieden hast, heißt es nicht, dass du dich nicht morgen entscheiden wirst. That you choose now does not mean you will not choose 5 minutes time. Wenn du jetzt entscheidest, heißt es nicht, dass du in 5 Minutes nicht we wieder choose, entscheiden wirst. We take decision every minute, every Jede second. Jede Sekunde entscheiden wir uns für etwas. Is somebody getting it? And he is to take, you know, Christ is to help us in all our und decisions. Christus muss uns helfen, all unseren Entscheidungen. If we are going to go to store to buy something. Wenn wir nur einkaufen gehen wollen, if we are going to sleep and wake up. Wir schlafen und if we are going to eat. Ob wir was essen. Amen. Some people can eat and eat the last food. Leute essen, sie essen damit ihre letzte Speise. Amen. Amen. You can sleep and just sleep the last sleep. Du kannst schlafen und schläfst wieder auf. Praise the Lord. He should be our protection. Er sollte unser Schutz sein. And as the one that helps us to take decisions. Derjenige sein, der uns every minute, every second, Sekunde, all the time. Ständig. He said he stands at the gate knocking. Er steht an der, am Tor und klopft an. And he wants you to open for him. Er möchte, dass wir ihm so, so that he can help you to take decisions. Damit er uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Amen. Amen. That you are born again does not mean you don't still choose him. You continue to choose him. Wiedergeboren bist, heißt nicht, dass du keine Entscheidungen treffen musst. Is somebody getting it? You continue to choose him to help you to take decisions. Du musst weiterhin für ihn entscheiden, damit er dir hilft, die weiteren Entscheidungen zu treffen in deinem Leben. Praise the Lord. Halleluja. You know Deuteronomy 30 is very common. But let's just still go there. Amen? Amen. Because of some of us here. Amen? Amen. Praise the Lord. Halleluja. Deuteronomy 30. Praise the Lord. Halleluja. From verse 19 to the end. 19 bis zum Ende. He said, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death. There's no number three. Life es gibt keine dritte or Option. Death. Leben oder Tod. Christ or principalities. Christus oder die Gewalten. The Holy Spirit or principalities will direct you. Oder die Gewalten werden dich leiten. You are going to choose between Christ and Satan. Du wirst entscheiden müssen zwischen Christus is und dem somebody Teufel. Getting it? He said life and death. Leben und Tod. You know, you cannot say I don't want both. Du kannst sagen, ich you are going to be one is going to control you. Eines wird dich kontrollieren. One out of the two is going to help you to take decision. Einer von den beiden wird dir helfen, Entscheidungen zu is somebody getting it? If you say no to Jesus, automatic yes to Satan. Nein, sagst du Jesus, sagst du ja zum Teufel. You know, some people they are, I don't want no Jesus, no Satan. There's nothing like that. Aber Leute wollen sich in der Mitte stellen und sagen, ich will kein Satan. I don't want both. You are just a puppet. Du bist einfach nur eine Marionette. Amen. The spiritual world is what tells you what to do. Die geistliche Welt. They have power over you. Hat Kraft über dich. They control the physical world. Kontrollieren das physische. That's why Jesus said, woe unto you, for Satan has come. Deswegen sagt Jesus, woe unto the earth. Zur Erde, wehe der Erde, denn der Teufel ist auf euch heruntergekommen. Because he knows that the spiritual world controls the physical world. Denn er weiß, dass das Geistliche das Physische kontrolliert. Amen. That you are just there as a puppet. He is the one. You know, because, you know, without the spiritual world, the physical world cannot even exist. Und ohne das physische kann das geistliche gar nicht. Ohne das geistliche kann das physische gar nicht existieren. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Then blessing and cursing. Therefore, choose life. He said, choose life. Entscheide dich für das Leben. Jesus is our life. Jesus ist unser Leben. It means choose Jesus. Das entscheide dich für Jesus. Choose Christ. Entscheide dich für Christus. He is our life. Er ist unser Leben. Choose life. Entscheide dich für das Leben. Choose life is not just saying I will not die. It is by choosing Christ. That's how you choose life. Ich werde nicht sterben oder ich werde mich durchkämpfen. You listen to him. That's how you choose him. Amen. Amen. You accept whatever he says to du you. That's how you choose him. So entscheidest du dich für ihn. Amen. Amen. You never ignore him. That's how you choose him. So entscheidest du dich für ihn. Is somebody getting it? Mm. Amen. You choose Christ. So entscheidest du dich für Christus. That both you and your seed may live. Damit du und dein Samen lebst. Not only you, but your seed du, also. Auch dein Samen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. So your choice is not for you alone. Deine Entscheidung ist nur für dich allein. You know, people kill themselves thinking that it's for them. They own their life. Leute bringen sich um und denken, dieses Leben gehört ihnen. It's my life. Es ist mein Leben. Is it your life? Is it really your life? Es ist wirklich dein Leben. Amen. It's not your life. The life you are destroying is not your life. Das Leben, was du zerstörst, ist dein Leben. Amen. Somebody pay the price. Hat für dieses Leben bezahlt. Praise the Lord. Halleluja. But it's not the life, it's the body that is. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 20. That thou mayest love the Lord your God, and that thou mayest obey his voice. To love him and to obey his voice. Zu lieben und seiner Stimme zu gehorchen. Praise the Lord. Hallelujah. It means you are to hear his voice. Das heißt, du sollst seine Stimme hören. Amen. You have to hear his voice is very simple. Deine Stimme zu hören ist sehr it's einfach. Very easy to hear the voice of Christ. Es ist einfach, die Stimme des Herrn zu hören. Amen. Amen. We go, we so arrive there. Amen. To hear his voice is so easy. Ist einfach. And that thou mayest cleave unto him, for he is your life. Christ is your life. Christus ist dein Leben. And the length of your days does not depend on food, depend on Christ. Und die Länge deiner Tage hängt nicht von deiner tollen Ernährung ab, sondern von Christus. You know, people exercise. You know, a lot of things they do to have, you know, to live long. Heute machen so viele Dinge, um länger zu leben. But they reject Christ. Aber sie verweigern Christus. The author and the finisher of life. Der Anfang und der Vollender des Lebens. Is somebody getting it? He said, and the length of your days, and thou mayest dwell in the land which the Lord swear unto your father. Praise the Lord. Hallelujah. Unto your father, your natural, that's Abraham, Isaac, and Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob. You know, the lineage of Jesus Christ. The lineage. Die Herkunft von Jesus. Amen. Amen. Your father. Eure Vater. Did not even say your natural father. Amen. Because your true father is not what your father is not even here. Your true father is not here. Christ is your true father. If you look at Adam, he did not have any other father. Adam except God. Vater außer Gott. No other mother except God. Adam hatte keine no other brothers and sisters except God. But that's why once you come into Christ's world, you only have him as your family. Somebody getting it. Mm-hmm. We are back to that word again. Where Adam only have it. Adam nur ihn hatte. Amen. Amen. Where he only listen to him. Wo er nur ihm zugehört. Amen. Amen. Where he only hear his voice and obey his voice. Und seine Stimme gehört. It is only his voice you listen to and obey. Und diese Stimme befolgt. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. How do you choose Christ? Wie entscheidest du dich für Christus? You choose him in your motive. Du entscheidest dich für ihn durch deine Motive. You choose him in your value. Durch deine Werte. You choose him in your desire. Deinen Wünschen. How to choose him? Wie uns für ihn entscheiden. Amen. How to hear his voice is also the same. Wir hören es genau gleich. If your desire is him, you will hear his voice. Wenn unsere Wünsche er sind, dann werden wir auch seine Stimme hören. Is somebody getting it? If your value is him, if what you value is him, you will hear his voice. The problem is you value the flesh. And it blocks you from hearing his voice. Und das blockiert dich davon, seine Stimme zu hören. Is somebody getting it? If your motive is Christ, you will hear his voice. Ist, wenn wir seine Stimme hören. Is somebody getting it here? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Holy Spirit is a helper. The Spirit of help. Ein Helfer, der Geist, der helfende Geist. He worked for Christ. Er arbeitet für Christus. And not for the flesh. Und nicht für das Fleisch. Amen. Are you getting it? If Christ is not your motive, your value, your desire, the Holy Spirit can never be present. Kann der Heilige Geist nicht arbeiten. We will be speaking, but you cannot hear his voice. Sprechen, du wirst ihn nicht hören können. Because your motive, that is flesh, it blocks your ears. Deine Ohren, you cannot hear his voice. Du hörst seine Stimme nicht. His voice cannot penetrate. Deine Stimme kann nicht durchdringen. Are you getting it? The Holy Spirit works for Christ, for Christ's sake, Christus and not for the flesh's sake. Nicht für das Fleisch. He is the Spirit of Christ, er ist der Geist des and not Christus. The Spirit of the flesh. Nicht der Geist des Fleisches. Is somebody getting it? Mm-hmm. And that's why you know if it is not Him, you can't, if it is not Christ, you are more everything, you don't know what you are doing. If you desire something, if it is not Christ, you are, the Holy Spirit is not there. Der Heilige Geist ist nicht dabei. Amen. Amen. Jesus said he will reveal him. Jesus sagt, er wird in John 16. Er wird Jesus Christus offenbaren, der Heilige Geist. Amen. Mm-hmm. He said he will reveal me to you. Er wird mich euch offenbaren. Because it's all about me. Weil es nur um mich geht. Hey, John 16, if you read it. Amen. We have read it several times here. Amen. Schon oft hier gelesen. Also in James 4, verse 3. 4:3. You ask, you receive not. Why? Because your motive, your value, your desire is evil. Wir fragen ja, Flesch. Und bitten, aber empfangen nicht, die weil unsere Wünsche fleischlich und selbstsüchtig sind. Let us go there. James 4, please. Jakobus 4. Praise the Lord. Halleluja. James 4. Jakobus 4. You know, the Lord knows how to take care of his own. Der Herr weiß, wie er auf seine Kinder aufpasst. You know, when things happen to people. Wenn Dinge Leuten zustößt. You know, these people that things happen to. Die Leute, die betroffen have they ever been God's children? Waren das Kinder Gottes? You know, people are worried about them. Leute machen sich Sorgen über sie. Amen. Mm-hmm. Have they ever, you know, did they even see Christ all through? Aber haben sie Christus gesucht? Amen. And now they are sick, and now they have problems, and people are praying for them. Leute beten für sie. You know, when they were sound and well. They never listen to Christ. And you know, when you are not praying, and you expect Christ to listen to you, the Holy Spirit to work. And who you are praying for have never been there for Christ. Is somebody getting it? Are you getting it? Lazarus was Jesus' friend. Lazarus war ein Freund von Jesus. Jesus said, "Man, our friend Lazarus is sick. Jesus hat gesagt, unser Freund, let us go and wake him up. Am Schlafen. Lass uns ihn auferwecken. He was having connection with Christ. Er hat eine Verbindung mit Christus. He was related to Christ. Er war mit ihm verbunden. Amen. Amen. You know, people are not related to Christ. And when things are happening to them, we are there. We are, you know, they keep on rejecting and ignoring him. So, you know, the Holy Ghost is only going to walk. Yes. You know, he knows how to take care of his soul. Er weiß, wie er auf seine Kinder. Amen. He knows how to take care of his own. Sein Volk aufpasst. If he has been there, that's useless. He never listened to Christ. Then the Holy Spirit, he might not even do anything. Wenn diese Person Christus though you are crying and weeping. Dann kann er nichts tun. Praise the Lord. Hallelujah. James 4, verse 3. Jakobus 4, Vers 3. He says, you ask and receive not. Because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. You ask and receive not because of your motive. Ihr bittet und bekommt nicht wegen eurem Motiv. Amen. Amen. Because of you. Wegen dir. And not for Christ's sake. Nicht wegen Christus. And not because of Christ. Nicht wegen Christus. Amen. Amen. You know, God give me money to buy a house, to buy a car, to buy. You know. So bless the house of God will be the number 100. Gott, gib mir Geld, damit ich ein Haus kaufen kann, damit ich ein Auto kaufen kann, aber die Tatsache, das Haus zu segnen, ist an hundertster Stelle vielleicht. Amen. Maybe it is not even there. Vielleicht noch nicht mal auf der Liste. You will say, okay, let it come first. Du sagst dann, ja, lass das Geld erstmal da sein und dann gucken wir mal. The first, the head leads. Aber das erste, für. Is it for Christ's sake? Ist es um Christus? Is it to promote Christ? Ist es Christus zu fördern? Is somebody getting it? He said, you ask, you receive not because you ask amiss, to consume it upon you. So it's just for your lust, for you alone. Lüste, für dich selbst machst du das. Is somebody getting it? Mm-hmm. Your motive, your value, and your desire. Deine Wünsche. If they are evil, wenn sie bösartig sind, you cannot get it. Kannst du es nicht bekommen. Amen. If they are evil, the Holy Spirit is not the spirit of evil. It's not an evil spirit that can walk through evil. He can only walk through Christ. That's your motive, your value, your desire is Christ. Then he can walk. You move him, you lose him to walk. Is somebody getting it? Praise the Lord. The Holy Spirit is not this, is not an evil spirit. The Bible calls him Holy Spirit. Den Heiligen Holy. Geist. Er ist heilig. The perfect spirit. Ein vollkommener Geist. The Holy Spirit. Ein heiliger Geist. That the motive, you know what holiness means. Das, was heilig bedeutet. Holy means pure motive. Reines Motiv. Only Christ is pure. Nur Christus ist rein. Your motive is pure. Dein Motiv ist to be pure rein. Is to be in Christ. Rein ist, Christus zu sein. It's, are you getting it? To be pure is not, sein, you know what people call, ist nicht das, was Menschen rein nennen. To be pure is your mind to be full of Christ. Gedanken voll sind von Christus. Are you getting it? Praise the Lord. Yes, really, you are saying you're on there. The Holy Spirit cannot work in an evil environment. Der Heilige Geist kann nicht in einer bösen, in einem bösen Umfeld arbeiten. Praise the Lord. Hallelujah. Our baby wants to preach to us. The Holy Spirit cannot work in an evil environment. Der Heilige Geist kann in einem bösen Umfeld nicht arbeiten. Any environment that is not of Christ is evil. Ein Umfeld, was nicht von Christus ist, ist bösartig. So we are two or three are gathered. Wo zwei oder drei versammelt in my sind. Name, or I'm there. Dort ist er. And if you are not gathered in his name, aber somebody must Namen be there. That's Satan. Bist, da ist jemand anderes da, nämlich der Teufel. You know, Satan destroys family a lot. Er zerstört Familien. Scatter family. Er zerstört Familien. You look at families today. Und die Familien, they are scattered. Viele sind einfach. Divorce everywhere. Separation everywhere. Getrennt. Amen. Divorce and separation everywhere. Why? Because the head is not Christ. Weil der Kopf nicht Christus ist. If the head is Christ, nothing can separate ist, kann that family. Diese Familie. The problem is the Satan is the head. Dass der Teufel der Kopf ist. The flesh is the head. Das Fleisch ist der Kopf. Amen. If the flesh is the head, it means Satan is the head. Und das Fleisch der Kopf, das heißt, dass der Teufel. And that's why if you look at every family today, you know, if Christ is not present, Satan must be present. Wenn Christus nicht anwesend ist, dann wird der Teufel anwesend sein. And he has his own job, his own ministry, Aufgabe, to steal, to kill, and to destroy. Zu stehlen und zu zerstören. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To find God's will is very simple. Gottes Willen zu finden ist sehr einfach. Do you know why it is difficult for you? Wisst ihr, weshalb es euch schwer fällt? Because of your motive. Wegen unserer Motiven. Your value. Unserer Wertschätzung und unseren Wünschen. If you allow them to be pure. Wenn wir zulassen, dass sie rein sind. If you allow them to be pure, mean to be Christ. Rein zu sein, dass wir Christus sind. For Christ only. Das ist nur Christus alleine. You will hear, you will just know what to do. Hören, wirst du wissen, was du zu tun hast. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Your mind is the problem. Deine Gedanken sind das Problem. Your mind. Deine Gedanken. Your desires. Die alten Wünsche sind immer noch da. Your lusts. Die alten Lüste. Amen. Once you come to Christ, you submit everything. Wenn du zu Christus kommst, müssen wir alles aber abgeben. You no longer have your own decision. Wir haben nicht mehr unsere eigenen Entscheidungen. Amen. Amen. He takes decision for er you. Trifft Entscheidungen für dich. How? Wie? By allowing your desire, your value, your motive to be him. That's where you can hear his voice dann clean and clear. Seine Stimme hören. Let's go to Romans 12, please. Romans 12. Romans 12. Praise the Lord. Hallelujah. Vers 2. Römer 12, Vers 2. It says, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Wird verwandelt durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Allow the old to be dead and buried. Dass du das alte tot und begraben hast. Is somebody getting it? The old mind. Der alte, die alten Gedanken. The old love. Die alte Liebe. The old system. The old desire. The old motive. Das alte Motiv. And they must be changed. Muss alles the Holy Spirit cannot go through the old motive, the old value, the old desire. Die alten Menschen nicht arbeiten. Is somebody getting it? Amen. Amen. If your mind is still occupied with wenn the old, and that is why you allow Christ to come to the to your mind, to your soul. He needs your soul. Amen. Amen. He is already in your spirit if you are born again. But he needs your soul. Is somebody getting it? He needs your mind. That you no longer think like them, is that people? We no never no longer take decisions like that. We no longer love what they love. I hate what they hate. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. I been not conformed to this world system. Amen. The ways of this world. Their rules and regulations. What they love, what they hate. What they desire. What they call good. Amen. No longer value what they value. Somebody getting it. They value money, they love money. But now money loves you. Amen. Amen. We no longer love money, but money loves you. Nicht mehr das Geld, sondern das Geld liebt uns. Praise the Lord. Amen. Amen. Money is looking for you everywhere. Das Geld sucht dich auch. I don't know, sometimes you have to be dodging it before. You know, sometimes you are like, hey, stop it. Praise the Lord. Amen. You know, God said it. In Deuteronomy 28. He said, the weight of this world will pursue you and overtake you. His blessings. They got children are pursuing it everywhere. They are pursuing it. Because we never seek him. We never value him. We never desire him. Seek ye first the kingdom of God. And all other, they are there. Wird dir hinzugefügt. Jara, das geschenkt. Alles andere ist gratis. Gratis. Amen. Mm. You know, people are looking for gratis. Leute suchen nach dem They are gratis. Looking for Jara. Nach dem extra. Amen. Mm. Which is greater? Was ist größer? The rating of the Jara. Das wahrhaftige Jesus Christus oder dieser ganze. The gratis. What you bought is what you are buying, what you are going to buy is bigger than whatever they are going to give you. Das Amen. Haben Christus größer als was alles noch dazu kommt wegen Christus. You seek him. Wir suchen nach ihm. Those things that you seek, they are too small. Weil diese Sachen, nach denen wir aber suchen, he is bigger than those things. Er ist größer als die Sachen. Is somebody getting it? He is bigger than those things. Er ist größer als diese Sachen. Amen. Amen. You know, you seek those things and those things are running away from you. Wir suchen nach diesen Dingen und diese Dinge laufen von uns weg. Because those things are not, they are not designed to run after you if you seek them. Weil diese Dinge können nicht hinter dir her sein, wenn du sie suchst. They only run after you if you see Christ. Sie sind nur hinter dir her, wenn wir Christus sehen. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. Again, I be not conformed to this world, but be ye transformed. You know how to transform. You know what transform means? To be transformed. Verwandelt bedeutet. Amen. Amen. For something to be transformed. Dass etwas verwandelt wird. By the renewing of your mind. Durch die Erneuerung eurer Gesinnung. That you may prove. To prove. Damit ihr prüfen könnt. To prove the work of Christ in your life. Damit ihr what he wants you to do. Gottes prüfen to do, könnt. To erkennen könnt. His will for you. To prove his will. For his will to be proved is coming from inside and not from outside. Dass man das prüfen kann, dass man das erkennen kann, was der Wille Gottes ist, das kommt nicht von außen, sondern von innen. He said, what is that good and acceptable and perfect will of God for you? Praise the Lord. Halleluja. It doesn't come by prayer. Es kommt nicht durch Gebet. It's coming by the renewing of es your kommt mind. Durch die Erneuerung eurer Gesinnung. You know everything. You know people, they want to depend on prayer. Leute wollen sich auf Gebet verlassen. Amen. Mm. They never renew their mind. Sie erneuern immer nicht. But they want to know it can never work. Das kann nicht funktionieren. That's not how his system works. Das so funktioniert sein System. Amen. Amen. You know it's like peace. Peace does not come by prayer. Frieden kommt nicht durch Gebet. It comes by you knowing the truth. Es kommt durch Erkenntnis. Amen. Doctor tell you are going to die. Wenn der Arzt sagt, du wirst sterben. You are going to be here. Dann wirst du how are you going to have peace? When Jesus said, you will not die, you will live. Sterben, I have defeated death. Um meine Werke zu verkündigen. Ich habe den Tod are you getting it? Amen. That is not prayer. That is just knowing das ist the truth. Gebet, das einfach die Wahrheit erkennen. Praise the Lord. Halleluja. You know, is it not Isaiah 26? Go to Isaiah 26. Isaiah 26. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Isaiah 26, verse 3. He said, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Ein festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. You are going to have peace because you trust what Jesus is saying to you. Du wirst Frieden haben, weil du dem vertraust, was Jesus Christus zu dir sagt. You are going to believe him or believe doctor's report. Du wirst ihm glauben oder das, was er sagt. Is somebody getting it? You are going to believe him or believe your result. Du wirst the result that tell you that you fail. Das glauben, was you are going to choose one. Was auf dieser Prüfung steht, dass du versagt hast, oder das glauben, was Christus über dich sagt, dass du ein Gewinner bist in seinem Namen. Amen. We are going to choose who you know. Who you choose. Your choice is going to give you result. Deine Entscheidung wird dir ein Ergebnis geben. Choosing Christ is peace. Sich für Christus zu entscheiden. Once you choose Christ, is you have peace. Wenn du dich für Christus entscheidest, hast du Frieden. It means you lose the Holy Spirit for to walk in your life. Du, take control. Du lässt den Heiligen Geist los in deinem Leben, dass er arbeiten kann. Praise the Lord. Hallelujah. You know Romans 12 verse 2. It says the old motive, the old value, the old desire must go. Die alten Motive, die alten Menschen müssen gehen. Amen. Amen. The old motive, the old value, the old desire must go. Allow the new to be Christ. Das so, dass das neue Christus ist. And the new will kick out the old. If you allow the new to come in. Wird das alte verscheuchen. You know, you don't take out the old before coming to Christ. Come with the old. Du nimmst nicht das alte weg, bevor du zu Christus kommst. Amen. Sondern komm mit dem Alten. Come with the old. Komm mit dem Alten. He is the one to take it out. Er ist derjenige, der es rausnimmt. Because something must be there. Weil etwas the old is too strong for the flesh to even kick out. Das Alte kann nicht vom Fleisch einfach nur verbessert werden oder behoben werden. The old is spirit. Das Alte ist Geist. And it is going to be spirit against spirit. Es wird nur vom Geistlichen ersetzt werden können. Christ is the head of all principalities and power. Christus ist der Kopf aller Gewalt und and he's going to drive out that principality and power in your life. Und er wird diese in your mind, in your soul. Und Gewalt aus seiner Seele wegnehmen. The old has been planted in you by the principality. Somebody get it? It's there. That's why it's very strong. It has the power of Christ to take it out. Es war schon so lange da und es braucht die Kraft des Heiligen Geistes, um es zu entwurzeln. Amen. Amen. It's not God use me. It's God make me usable. Es ist nicht Gott nutze mich, sondern Herr mach mich nutzbar. Is somebody getting it? It's not use me. Nicht Herr nutze mich, nutze Amen. Nutz mich. You know. People like walking. Leute lieben es zu arbeiten. And God, the Lord wants us to rest. Aber der Herr möchte, dass wir uns ausruhen. We don't like it. Aber es gefällt uns. We don't like rest. Wir mögen keine Ruhe. Amen. Amen. He said, he walk, you rest. Er hat gesagt, er arbeitet, wir ruhen uns aus. You reap what you did not sow. Wir ernten etwas, das wir nicht gesät haben. Because you trust in him. Weil wir uns auf ihn verlassen. In James 4, verse 7. Jakobus 4, Vers 7. He says, submit yourself to God. Übergebe dich Christus. That's how you resist Satan. So widerstehen wir dem Teufel. James 4, 7. Please, let's go there, please. Jakobus 4, 7. Praise the Lord. Halleluja. James 4, 7. 4, 7. Submit yourself, therefore, to God. That is how you resist the devil, and he will flee from you. If you allow the light to come in, darkness will run. Wenn wir zulassen, dass das Licht reinkommt, dann wird die Dunkelheit verscheucht. You don't drive our darkness to receive Christ. Wir verscheuchen nicht die Dunkelheit, um Christus zu empfangen. You receive Christ and Christ drive our darkness. Wir empfangen Christus und Christus verscheucht die Dunkelheit. Are you getting it? Mm. And that's why it is not you doing good that is your salvation. Deswegen nicht deine guten Taten sind deine Errettung. You're doing good is Gutes flesh and tun blood. Ist Fleisch und Blut. And it cannot drive out any darkness. Und es kann keine Dunkelheit verscheuchen. Receiving Christ is spirit. Christus and once wird empfangen, come, take out darkness. Ist Geist. Und wenn er kommt, dann verscheucht das die Dunkelheit. Submit yourself to God. Submit yourself to Christ. Allow Christ to be your meditation. Dass du das Christus deiner deiner Gesinnung ist, dass du über ihn nachdenkst. His value, his motive, his desire to be your meditation. Dass deine Werte, dass deine Wünsche. Help me to love what you love, Father. Help me to hate what you hate. Hilf mir, dass du hast, was du help me never to desire what you don't desire for me. Das zu suchen, no matter how good it may be. Million, billion, ob don't es Geld reject ist, it. Ob es besitzt, once it's Menschen not coming from Christ, it's coming from Satan. Say no. Dann will ich es nicht, dann brauche ich es nicht. Amen. Amen. Amen. Nothing good ever come from Satan. Nichts Gutes kommt vom Teufel. The outside might be good. Vielleicht von außen, but the inside schön, is so deadly. So tödlich. Are you getting it? Yes. Praise the Lord. Hallelujah. As you meditate in the new, in the Christ, as you meditate in Christ's motive, Christ's value, and Christ's desire, it kick out the old motive, the old value, and the old desire. Wenn du über seine Wünsche und seinen Willen nachsinnst, dann wird es auch den Willen des Fleisches, die Wünsche des Fleisches verscheuchen. How to resist the devil. Wie wir dem, dem Teufel widerstehen. To resist means to fight. Widerstehen heißt dagegen anzukämpfen. You allow Christ to come here, that's how you fight Satan. Du lässt zu, dass der Herr reinkommt und da... Dadurch bekämpfst du den Teufel. No one can be Satan with niemand his own hand. Kann mit seinen eigenen Fäusten den Teufel besiegen. Amen. You need Christ. It's only Christ that defeated him. Weil er ist der all der others. Alle anderen. you are a loser before him. Du hast dir was vor. Du bist ein Verlierer. Du bist ein Nichts. He is very powerful. Weil der Teufel kraftvoll ist. The Bible said principalities and power. Gewalt und Herrschaften. It did not say powerless. Sie sind nicht machtlos. It's only before Christ it is powerless. Für Christus sind sie machtlos. Before you it is powerless. Für dich als Satan Christus is powerless before ist you. Machtlos. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is not the spirit of the old. Der Heilige Geist ist nicht der Geist des Alten. But the spirit of the new. Aber der Geist des Neuen. Amen. Amen. Choose him. Entscheide dich für ihn. Choose Christ so that the Holy Spirit can work for damit you. Damit der Herr für dich arbeiten kann. Amen. Amen. In Luke 14, let's go to Luke 14. Lukas 14. We are, you know, Jesus said you must hate all. Jesus sagt, du musst alles hassen. Hate all. Hasse alles. And we don't want to hate all. Wir wollen nicht alles hassen. We want to love. We might even want to hate some, but not all. Einiges hassen, aber nicht alles. Luke 14. Lukas 14. Verse 26. Vers 26. He said, if any man come to me and hate not his father. Praise the Lord. Hallelujah. A mother, a wife, and children and brethren, and sister, yea, and his own life also. He cannot be my disciple. Mm-hmm. Wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. He said you are to hate the old. Alte hassen. Hate the flesh. Fleisch hassen. Are you getting it? The flesh is the old. Das Fleisch ist das Alte. You are now of the spirit. Du gehörst jetzt zum Geist. Amen. Amen. You are now of Christ. Du bist jetzt von Christus. And that's why when Satan sees you, he's confused. Wenn der Teufel dich sieht, ist er verwirrt. Well, all the sicknesses and diseases see you, they are confused. In Krankheiten und Seuchen, die sehen, sind sie verwirrt. They can only fight and defeat flesh and blood. Denn sie können nur Fleisch und Blut besiegen. But you are not of flesh and blood. Aber du bist nicht Fleisch und Blut, du bist von Christus. Amen. Amen. You know, Ephesians 4:22. Quickly go there, please. Ephesians 4:22. Epheser 4:22. Praise the Lord. Halleluja. He said that you put off concerning the former conversation, the old man. The old man must go. Der alte Mensch muss gehen. Like we read in Romans 12, verse 2. The renewing of the mind. Die Erneuerung der Gesinnung. Allow that, you know, the new man coming to take out the old man. Der alte Mensch, der den neuen Menschen rausnimmt. Nee, der neue Mensch, der den alten Menschen rausnimmt. Both of them cannot be there together. Beide können nicht gleichzeitig da sein. One is going to be the winner. Einer wird der Gewinner. I live in you. Der in dir lebt. Is somebody getting it? Amen. Amen. That you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt, according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, that you put on the new man. The new man, that is the Christ. You are now the new man. That's a neue Mensch. You are the new man, you are one. Du, der neue Mensch, ihr seid eins. Which after God is created in righteousness and in holiness. Ah, Daddy, thank you. Created. Erschaffen. Amen. He's not going to be created. Wird nicht erschaffen. He's not going to be created. God is not going to create it. Gott wird es nicht erschaffen. Created in his son. Created in holiness and in righteousness. And that's why we don't learn to be holy. Deswegen lernen wir nicht heilig zu sein. We don't learn to be righteous. Wir lernen nicht gerecht zu sein. Amen. You don't learn, you know, you don't learn to be holy. Wir lernen nicht heilig zu sein. Religion, they learn to be holy. Religion, sie lernen heilig zu sein. Because they believe their holiness is based on what they do. Weil sie glauben, dass ihre Heiligkeit auf dem basiert, was sie tun. In Christ's world, our holiness is based on Christ. Unsere depending on Christ is our holiness. His holiness is our holiness. In the in religion, man and religion, you know, their holiness depend on what you do. If you do good, if you do bad, see, if you are blessing people, you are adopting children upon children. That's your holiness. Amen. Giving people money. It's so holy. But in Christ's word, you know, his holiness is your holiness. Ist seine Heiligkeit unsere Heiligkeit? You know, it's like pulling the clothes. What you have been wearing, you pull it. Das, was wir anhaben, wir ziehen das aus. We give it to him. Und wir geben das ihm. And he pulled his own and gave it to us. Und er gibt uns sein Gewand. He said, put him on. Put Christ on. Christus allow Christ to come to your mind. Remember him. Is somebody getting it? Remember Christ. Sich an Christus erinnern. You put on the new man. Wir ziehen den how? Neuen Menschen an. You remember Christ. Indem wir uns an remember Christus his promises. Und an remember his truth. Und seine Wahrheit. It's not remember Moses. Nicht dich an Moses erinnern. It's not remember Ten Commandments. Oder die Zehn Gebote. It's not remember that shall not. Nicht an die Gebote. It's remember to believe Christ. Sondern sich an Christus erinnern. It's remember to trust him. Ihn zu vertrauen. His righteousness is you trusting, you believing. That's your righteousness. Righteousness is not doing something right. Gerechtigkeit heißt nicht Gutes tun. Abraham believed God. Abraham hat Gott geglaubt. And it was counted unto him as righteousness. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the old man must go. How? Verse 24, by putting on the new man. Amen. Message just like. You cannot have both. Wir können nicht beides haben. You have to choose one. Wir müssen uns für eins entscheiden. In Romans 6, Römer 6, it talks a lot about the dead. Geht es viel den Tod. Amen. Amen. It said the old man should be dead in your life. Der alte Mensch sollte tot sein in unserem Leben. You allow the old man to die. Wir lassen and zu, dass der alte Mensch tot und begraben wird. Don't go down and wake him up. Wecke den alten Menschen. Allow it to go forever. Lass zu, dass er für immer weg ist. Somebody getting something here. Mm-hmm. Amen. Go to Romans 6, please. Romans 6. Amen. Amen. Romans 6. We just read it from verse 1. Amen. Then we can get something that the Lord wants us to understand here. Amen. Amen. Romans 6. He said, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Amen. He said, God forbid. Aqua, can you help us to read verse 2? Romans 6:2. Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünder geboren sind, noch in ihr leben? Praise the Lord. Amen. He said, God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Mm. A dead man cannot sin. Ein toter Mensch kann nicht sündigen. Amen. Verse 3 is talking about renewal of the mind. In Vers 3 geht's um die Erinnerung. He said, know you not that so many of us, as we are baptized into Jesus Christ, we are baptized into his death. It's talking about renewal of the mind, and not water baptism. Or even the Holy Spirit's baptism of the Holy Spirit. It's talking about renewal of the mind. That your mind is now be soaked in Christ. Amen. That you are rooted in Christ. Your mind. He is already in your spirit if you are born again. But your mind needs him, your soul. Aber unsere Seele braucht ihn. Again, born again is your spirit. Wiedergeboren ist unser Geist. That is changed. That you that is changed and is changed, supposed to be changed forever. Der für immer verändert werden muss, wenn wir Christus nicht verweigern. Your mind needs to be born again also. Aber unsere Gedanken müssen auch wiedergeboren sein. Amen. Remember Romans 12 verse 2 again. Römer 12 Vers 2. Said we are to be transformed. Just like our spirit has been transformed. Genauso Amen. Unsere Seele genauso wie unser Geist erneuert wurde. That we now have the spirit of Christ in our spirit. Das wir den Geist von Christus in unserer Seele haben. Unbeliever, their sin comes from their spirit. Ungläubige, ihre Sünde kommt aus ihrem Geist. Believer, their sin comes from their mind. Gläubige, ihre Sünde kommt aus ihrem Gedanken. It's not coming from their spirit. Es kommt nicht von ihrem because Geist. Because their spirit is Christ. Weil ihr Geist ist Christus. But their mind, the old program that is still there, was da immer noch ist, is the problem that God's children have. Ist das Problem, was Kinder Gottes noch and haben. And that's why that very place needs salvation. Dieser Ort braucht Errettung. It needs to be saved. Er muss errettet werden. The way you used to think. Die Art und Weise, wie du gedacht hast. Things you used to love. Dinge, die du geliebt hast. Places you used to go. Orte, an die du vorher gegangen bist. Amen. Amen. Things you used to value. Dinge, die du wertgeschätzt hast. No longer go there. Du gehst da nicht mehr hin. Is somebody getting it? A lot of things you used to desire. Viele Dinge hast du dir gewünscht. You now hate them. Aber du hast don't sie. Want them at all. Du willst sie nicht mehr. Praise the Lord. Hallelujah. Remember Philippians 2:12. It said, work out your salvation. Let your salvation come to your mind. Unsere Errettung soll zu unseren Gedanken kommen. Which is also called your soul. Let your salvation unsere come Errettung to your soul. Soll zu unserer Seele kommen. Amen. Amen. In Romans 6, verse 4. Römer 6, Vers 4. Amen. Amen. Can you help us to read that? Verse 4. Wir sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist. Amen. In einem neuen Leben wandeln. Praise the Lord. Hallelujah. It said, therefore, we are buried with him by baptism. The old man is buried. Der alte Mensch ist begraben mit ihm. Is somebody getting it? He's dead and buried with Christ. We now have the new you, that is Christ in you. Amen. In uns. Therefore, we are buried with him by baptism as renewal of the mind. The old is dead and buried into death. That, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We no longer have the old nature. Wir haben nicht mehr die alte Natur. The old nature is dead and buried. Die alte Natur ist tot und begraben. The new, das Neue, killed the old. Tötet das Alte. Amen. Amen. The new killed the old. Das Neue tötet das Alte. In your soul, which is also called your mind. In deiner Seele, die auch deine Gedanken sind. And which is also called your heart. Ja, dein Herz. Known as your heart. Ja, auch als dein Herz bekannt sind. Amen. Amen. Ephesians 3. Ephesians 3. Go to Ephesians 3. Quickly go there, please. Ephesians 3. Ephesians 3. We are still coming back to Romans. Let's go to Ephesians 3 first. Praise the Lord. Amen. Amen. From verse 16 to 19. He said that he will grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by the Spirit in the inner man. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. That Christ may dwell in your heart by faith. That you be rooted and grounded in love, in Christ. In Christ mean, in love mean in Christ. In Liebe the kind of love Christus. Is Christ. Gottes Liebe ist Christus. Amen. May be able to comprehend with all saints what is the breadth and the length, and the depth, and the height. Verse 19. And to know the love of God, which passeth understanding, which passeth knowledge, that he might be filled with all the fullness of God. He's talking about your mind. Es geht eure Gedanken. Your soul. Amen. Deine Seele. Then in verse 20. Vers 20. Tell us the result. If you allow your mind to be full of Christ, will give you result. Es wird uns ein Ergebnis geben. He said, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that he acts or think, according to the power that worketh in us. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. According to how you allow him to dwell in you. Nach der Kraft, die wir zulassen in uns. Praise the Lord. Hallelujah. Go back to Romans 6, please. Romans 6. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 6. Let us go back. Amen. Mm. I hope you are getting it. Mm. Romans 6. Romans 6. Verse 5. Römer 6, Vers 5. He said, for if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Amen. Amen. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. It is Christ that is in charge of the inside. Christus ist he is the one to change the inside. Der das Innere verändert. And not man to change the inside. Nicht der Mensch verändert. No man can change your inside. Kein Mensch kann dein Inneres no flesh can change it. Kein Fleisch kann das ändern. Amen. Amen. His likeness means everything of him. Alles von ihm. The planting and the resurrection. Amen. Amen. The sowing and the reaping. So das Sehen und das Ernten. Amen. Amen. The sowing and the reaping. Das Sehen und das Ernten. You know, if you allow him to be there, you will reap him. Wenn du zulässt, dass er in dir ist, wirst du ihn auch ernten. If you allow your mind to be full of Christ, you will get the result. Wenn du von Christus wirst du auch seine Ergebnisse haben. Whoever you choose to occupy your mind, you are going to have the result. Du wirst die Ergebnisse deiner Gedanken haben. Verse 6, from verse 6, he said, allow the old to be dead and buried. In Vers 6 steht auch nochmal, dass wir zulassen, dass das alte Totum begraben ist. Amen. He said, knowing this, that our old man is crucified with him. You see there? Mm. Our old man is crucified with him. Ist gekreuzigt mit ihm. That the body of sin may be destroyed. That henceforth we should not serve sin. Amen. Amen. Whatever is dead and buried can never live any longer. Kann nicht mehr leben. Can no longer live the nature. Es kann nicht mehr die Natur von der Natur weggehen. It cannot live its nature any longer. Kann nicht mehr seiner Natur leben. The nature of sin is dead and buried. Die Natur der Sünde ist tot und begraben. The old motive, value and desire die alten Wünsche should be dead and buried. Und die alten Wege sollten tot und begraben and if sein. They are still alive, aber wenn sie immer noch am they Leben fight sind, the new. Werden sie das Neue bekämpfen. They will fight your decision. Sie werden deine Entscheidungen they will blind you. Sie werden dich verblenden. Is somebody getting it? Mm-hmm. They will blind you. Sie werden dich verblenden. Doesn't matter what you are doing. Es ist egal, was du tust. Better. What matters is that he's the one that wants you to do it. That's what he wants you to do. Will, dass du das tust. You know, people want to become lawyer, doctor, Leute professor. Wollen verschiedene Titel haben. Wollen Anwälte werden, Ärzte werden. If he wants you to be a cleaner, we will like it. Er wollte, dass du eine Reinigungskraft you know, if he wants you to be a messenger, wenn er will, dass du ein Bote bist, will you love it? Wirst du das lieben? Amen. Amen. That's how to submit to him. So übergeben wir ihm whatever alles. You say is fine and that's how to submit Wort. To him. So übergeben wir uns ihm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you put him first, wenn wir ihn an erster all Stelle haben, will follow. Wenn alle anderen Dinge nachfolgen. Amen. Amen. If the old love is still alive, wenn die alte Liebe immer noch am Leben ist, the love of money, die Liebe zum Geld, you know the love of money, die Liebe zum Geld, you don't love money in the old world. I don't even know anybody that don't love money. Ich kenne niemanden, der Geld nicht liebt. I love money before. Ich habe Geld vorher geliebt. Amen. Amen. Maybe I'll talk about it later. Amen? Amen. You know, anytime I see this house, I'm just saying money, money, money. If it is before. Vorher, wenn ich so ein Haus sehe wie dieses hier, big ich house einfach like nur this. Geld. The money we will be plucking in this house. Ich sehe nur das Geld, das man einnehmen kann in dieses Haus. Everywhere is money. Überall Geld. But I thank him that he has delivered us. Aber ich danke dem Herrn, dass er uns erlöst hat. We no longer seek money. Dass wir nicht mehr nach Geld suchen, dass wir Christus suchen. He said, the little righteous man has das kleine, is better than all the wealth hat, of the sinner. Ist größer als der Reichtum aller if you don't have it, if you don't have it, you know that he don't want you to have it. Wenn du es nicht hast, dann weißt du, dass er nicht will, dass du das hast. If he wants you to have it, wenn you will have es hast, it. Wirst du das haben. A dead man cannot sin. Ein toter Mensch kann nicht sündigen. If they are really dead, wenn sie wirklich tot sind, he cannot sin, he cannot fight. Kann er nicht sündigen, kann er nicht kämpfen. The old life that is dead and buried can no longer live. Das alte Leben, was is old ist, nature. Kann nicht mehr seine alte Natur leben. It is over with the old. Es ist vorbei mit dem Alten. And its result. Und seinen Ergebnissen. Have its result. The old have its result. Das alte hat seine Ergebnisse. Allow it to be over with it. Lass zu, dass es vorbei to ist. Be dead and buried with its own result. Do not have the new man. That is Christ. And he has his own result. Und er hat seine eigenen Ergebnisse. Don't be tired of having him. Hab ihn nicht satt. Or for having a relationship with him. He's not tired of you. Denn er dich nicht satt. Amen. Deswegen hab ihn nicht satt. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Principalities, we want you to be tired of him. Gewalt und Herrschaften, wir wollen, dass du Jesus Christus satt hast. Amen. Amen. Let me quickly add this. The old you is full of bitterness. Das alte Selbst ist voll von Bitterkeit. Hating one another. Einander zu hassen. Full of jealousy. Voll von Eifersucht. Full of shame. Voll von Scham. Full of the old love. Voll von der alten Liebe. Amen. That's the old you. Das ist das alte full Geld. Of loving money. Voll davon Geld zu lieben, Besitz Amen. Zu lieben. If you cannot bless the house of God of Christ, you love money. Wenn wir das Haus Gottes nicht segnen können, dann lieben wir das Geld. Amen. Amen. The old is full of bitterness, hatred. Das alte ist voll von Bitterkeit. Hating one another, fighting people, fighting one another. Full of jealousy. Voll von Eifersucht. Full of shame. Voll von Scham. Shame of what people are going to say Scham about you. Dem, was Leute über or what people are going to think about you. Sagen werden, let the old be dead and buried. Aber lass zu, dass das alte tot und begraben ist. Shame of what they know about you. Scham über das, was sie über dich wissen. They can know anything, it's their business. Sie können alles wissen, es ist egal. Let the old be dead. Lass zu, dass das alte tot und begraben ist. Praise the Lord. Hallelujah. Because they are all dead in Christ Jesus. Weil alles tot ist in Christus Jesus. They died when Jesus died. Sie sind gestorben, als Jesus gestorben ist. Amen. Amen. When he raised from the dead, when he rose from the dead, you now have a new life. Hast du ein neues Leben bekommen? Does it really matter what people know about you? Ist es wirklich wichtig, was Leute über dich wissen? Does it matter what they think about you? Es ist wirklich wichtig, was sie über dich denken. You know what you value is going to give you problems. Was du wertschätzt, wird dir Probleme verschaffen. If you value what people say about you, it's going to give you problems. Was Leute über dich denken, wird dir das Probleme verschaffen. You should only value what Christ says. Du solltest nur das wertschätzen, was Christus sagt. Amen. Amen. We depend on people so much. Aber wir verlassen uns so sehr auf Menschen. Amen. We want to satisfy them by all means. Let it be Christ. Aber lass zu, dass es Christus ist. Amen. Amen. If you satisfy them, they sing your praise. Wenn wir Menschen zufriedenstellen, werden diese Menschen dich feiern. Is somebody getting it? Stop seeing you. See auf Christ. Selbst zu feiern. And how do you see you? And how do you see Christ? Wie siehst du Christus und wie siehst you du see dich Christ by remember, Christus, you remember him. Indem du dich an Christus erinnerst. Remember his word. An sein Wort erinnerst. His love letters to you. Seine Liebesbriefe an dich. The Bible is his love letters to you. Die Bibel ist sein Liebesbrief an dich. Amen. Amen. In Luke 10, verse 16. Lukas you are 10, not going there because 16. Of time. He said, whatever they do to you. Was immer sie dir antun. They do it to him. Das tun sie ihm an. Whoever fights you, fight him. Bekämpft, who despises you, despise him. Wer dich verachtet, verachtet ihn. So they are not despising you, they are despising Christ. Nicht dich, Christ. If you really believe that, you will wenn pray for them. Das glaubst, wirst du auch für diese Leute beten. You know why you are angry. Aber they despise you. Wütend sein, because weil the old man is still alive. Weil der alte Mensch immer noch am Leben ist. Amen. Amen. Let it go. Aber lass es los. You know, Romans 1:6 said, I'm not ashamed of the gospel of Christ. In Römer 1:6 steht, ich schäme mich nicht für das Evangelium von Christus. I'm not ashamed of Christ. Ich schäme mich nicht für Christus. You know, babies are never ashamed. Kinder schämen you know sich that. Sariah will never be ashamed of anything. Sariah will sich für nichts schämen. He can just do anything here. Kann einfach alles machen. Kann einfach pupsen. Bra. Und dann. Praise the Lord. Hallelujah. You don't be sleepy, Obi. You don't be look at him. Schaut sich dabei an oder schläft einfach ruhig weiter. It doesn't bother. Das interessiert sie nicht. Because you laugh or it's your business. Du lachst oder nicht, das ist deine Sache. That's why Jesus says until we are like that. Sie hat Jesus gesagt, bis wir so wie Kinder sind, sind wir erst angekommen. Tis pain or so much. Dinge tun uns immer noch weh. We never let go. Und kratzen uns immer because noch. Of the old man that is still living in our life. Wir können nicht loslassen wegen dem alten Menschen, der immer noch lebendig ist. Lass uns das Tote mal graben. It's an obstacle in your life. Es ist ein Hindernis. It will break you down. Never. He will destroy you. Wird dich zerstören irgendwann. He blocked Christ. He blocked the Holy Spirit from working for you. Es blockiert den Heiligen Geist und seine Werke. In one hand you are saying praise the Lord. Auf einer Seite sagst du preis den Herrn. In other hand the old man is still. Ist der alte Mensch. Is still working. Immer noch am Werk. Is active. Immer noch aktiv. And that is why praise the Lord will never work. Deswegen funktioniert das. It's not working. Nicht. Es funktioniert nicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Philippians 4. You know, Jesus was not ashamed. Jesus hat sich nicht geschämt. To come into this world. In diese Welt zu kommen. And to suffer for you and me. Für dich und mich zu leiden. I'm not ashamed to say I'm owing somebody even money. Ich schäme mich nicht, auch zu sagen, ich schulde jemandem Geld. Because it's Jesus that is owing that person money. Weil Jesus schuldet dieser Person Geld. I don't know if you are getting it. If you see self, if you saw somebody who say it to somebody, you will be provoked. Wenn jemand das weiter sagt, dann würde dich das auch provozieren. Whatever people say about you saying it to Jesus. Sagen sie über Jesus. Like when one of my daughters said, we are, what do you call it? Stewards. We are stewards. Wir sind Botschafter, wir sind Verwalter. Amen. Amen. You are caretaker. Mm. Amen. Amen. He is the real person. Er ist die wahre the Christ in you is the real person. Christus ist die wahrhaftige Person. Whoever throws stone at you, throws stone at him. Wer mit Stein wirft, auf dich wirft auf dich. They hate me, they are going to hate you. Er hat gesagt, sie haben mich gehasst, sie werden auch euch hassen. And if they hate you, you are surprised. Und sie, aber du it means you don't even believe wunderst it. Dich, wenn sie dich hassen. Das heißt, du glaubst they nicht, hate dass you because sagt. Of you, you are surprised. Why did they hate me? You are even crying. Du weinst, wieso hassen sie mich wegen Jesus? He said you are to rejoice. Aber Jesus sagt, wir sollen uns freuen darüber. Is somebody getting it? Mm-hmm. You know, they are celebrating birthday, marriage. They are not inviting you. Does it really matter? Geburtstage und Hochzeit und sie laden dich nicht ein, aber ist das wichtig? You want to celebrate anything with Satan? Willst du irgendwas mit dem Teufel feiern? Amen. Amen. Should that even affect you in a second? Das überhaupt instead of you to say, praise the Lord, Satan, free from Satan. Ich hatte dich einfach zu freuen zu sagen, Gott sei Dank. You're sad. Gott sei Dank bin ich nicht mehr in der Gästeliste des Teufels. Darkness and light can never work weil together. Weil Dunkelheit und Licht können nicht zusammengehen. They are going to hate you. Oh, send greetings when you are having that day. Oh, if you send, you know, thank you, Chef. Oder dass du enttäuscht bist, weil man dir nicht zum Geburtstag gewünscht gratuliert hat. Sollten das Sachen sein, die dich immer nerven oder dich immer noch stören? You know, Paul said, for me to live is Christ to die is gain. Paulus hat gesagt, für mich ist Leben Christus und Sterben gewinnen. He said, no, you know, somebody like that, your doctor tell you are going to die, you just jump up and kiss him. He said, so jemand, der so drauf ist, der wird bei einem Todesurteil des Arztes einfach Danke sagen. You just say, thank you, danke. Endlich. Endlich. I'm not going to see him face to face. Ich werde ihn von Angesicht very zu Angesicht good, sehen. Wonderful. Satan will say, who is this? Der Teufel wird sich fragen, wer ist das? Then don't, this person should not die. Diese Person darf auf keinen Fall sterben. She never that because he believes he's going to see him face to face. Sie glaubt, dass sie ihn von Angesicht zu Angesicht sehen wird und freut sich sogar und preist den Herrn sogar noch mehr dadurch. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. He was not ashamed of things That Jesus Christ. Jesus hat sich für Dinge nicht geschämt. Let me quickly see this Philippians 4. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Philippians 4. Please go there. Let us see. Philippians 4 from verse 16 to 19. He said, for even in Thessalonica, you sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift. Nicht weil ich ein Geschenk wollte. You sent things to me, it's not because I desire them. Nicht weil ich sie mir gewünscht but haben. I desire fruit that may abound to your account. You're blessing one another is for your sake. And I'm not you say, no, that's what Paul is saying here. It's like Paul is here. Amen. Amen. He said it's not to bless me, es geht nicht but for you segnen, to be blessed. Ihr gesegnet seid. Is somebody getting something here? He said it's not that I desire things. Ich habe nicht nach dieser Gabe verlangt. But I desire fruit that may abound to your account. Aber sondern ich verlange danach, dass die Frucht reichlich ausfalle auf eurer Rechnung. He said, but because but I have all and abound, I am full, having received of somebody the things which we are sent unto you. Sent from you. An order of a sweet smell, a sacrifice, acceptable, well pleasing to God. Please don't give out of necessity. Gib bitte nicht aus Zwang. Give in love. Gib in Liebe. That's where victory is. Denn nur das, der if you give me out of, you bring it to the house of God out of necessity, it profits aus Zwang you bringt es dir nichts. But if you bring in love, wenn du Liebe bringst, that's where you have victory. Da hat es auch diesen Liebe. I don't want any money that is of necessity. Ich will keine because Geld, I know it will not help Zwang you. Ist, weil ich weiß, es wird dir nicht helfen. Are you getting it? Amen. Amen. It's not for your own good. Das bringt euch nicht. And in verse 10 of that same chapter, from verse 10. Philippa 4, Vers 10. He said, but I rejoice in the Lord greatly, that now at the last your care of me have flourished again. They were looking for him to be blessed. They were looking for him to bless him every waren, year. Her, weil sie ihn because they know what it is. Sie wussten, was es bedeutet. They know what it is. Sie wussten, was es bedeutet. He said, wherein you were also careful, but you lack opportunity. You have been looking for me everywhere. Ihr habt mich gesucht überall. Not that I speak in respect of want, for I have learned to be. I have learned in whatsoever state I am, dear weight. To be content. 12. I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Notwithstanding, you have your way. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you really taste Jesus, wenn ihr wirklich von Jesus gekostet habt, you'll never be tired of him. Werdet ihr ihn nicht satt haben. Amen. Amen. You can see Paul really tasted. He tasted. He had the taste. Ihr seht, dass Paulus durstig war nach Christus. Amen. Amen. Jesus was not ashamed. Jesus hat sich nicht geschämt. to come into this world um diese Welt and suffer for you and me. Und für dich und mich zu leiden. You know, Paul was not ashamed to go from prison to prison. Hat sich geschämt, von Gefängnis zu Gefängnis zu gehen. Amen. Amen. He was not ashamed to go from prison to prison. Von Gefängnis zu Gefängnis zu gehen. Once you arrive in any city, never look for any hotel. You know that the next place is prison. In den Städten angekommen, hat sich nicht die Hotels angeguckt, sondern die Gefängnisse. Amen. He knows that the next place is prison. Er wusste, dass die nächste Haltestelle wieder ein anderes Gefängnis sein wird. A whole God. Ein ganzer Gott. That's Christ. Das ist Christus. He was not ashamed to be called a son of man. Er hat sich geschämt, ein Menschensohn genannt zu werden. The man that he created. Die Menschen, die er erschaffen hat. Is somebody getting it? To be a son of man. But now we can understand to be a son of God, but to be a son of man. He was not ashamed of it. Er hat sich geschämt, der Menschensohn zu heißen. Hebrew 12. Let us quickly go there, please. Amen. Hebrew 12. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 12, 1 to 4. Nini, help us to read 1 to 4, Schatz. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Praise the Lord. Halleluja. So wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight. Every weight. Jede Last. Amen. Amen. Those weights, they are the old man. All diese Lasten gehören zum alten Menschen. Amen. Amen. Let it be dead and buried. Lass zu, dass die Toten begraben sind. Their forgiveness. Diese Unvergebenheit. Amen. Hatred, bitterness. Dieser Hass, diese Bitterkeit. Amen. Pursuing money. Das Geld zu suchen. Loving money. Besitz and not being there for God's children. Und für Kinder Gottes. And not being there for... You know, if people, if God has... Maybe we even get there today. Amen. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. And he sat down at the right hand of the throne of God. For consider him that endures such contradiction of sinners against himself, lest you be wearied and faint in your mind. He have not yet resisted unto blood, striving against sin. Praise the Lord. Hallelujah. For us to remember him is very, very important. Dass wir uns an ihn erinnern, ist sehr wichtig. It means the end of the flesh. Es ist das Ende vom Fleisch. Amen. Amen. It means the end of Satan. Das ist das Ende vom Teufel. It means the losing of the Holy Spirit to work for us. Wir lassen den Heiligen Geist los, damit er für uns arbeitet. Amen. Amen. Remember his word. Erinnere dich an sein Wort. John 6:63. Johannes 6. That said, the word that I speak unto you, their spirit, their life. Die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. Remember his word only. Erinnere dich nur an sein Wort. That his word is spirit and life. Sein Wort ist Geist und Leben. Christ's word is spirit and life. If you can meditate on that the whole week, is enough. Eine Woche nur darüber nachsinnen können, das würde reichen. A whole week, a whole month. Eine ganze Woche, einen ganzen Monat. Amen. Amen. That the word that he speaks is spirit Worte, die and er life. Spricht, Geist und Leben sind. No word is spirit and life. Kein einziges except andere Wort Christ's ist Geist und Leben, außer die Worte von Jesus Christus. It may look small. Vielleicht sieht es klein aus, das Wort. Like a grain of mustard seed. Wie ein Senfsamen. It might just stand, you know, look like nothing. One who sound like nothing. But it is mighty. Aber es ist mächtig. Remember, Matthew 18. Erinnert euch an Matthäus 18. He said, a little child. Das kleine Kind. A little child is never worried. Das macht sich keine Sorgen. Amen. Amen. Remember to be that little child. Erinnere dich daran, dieses kleine Kind zu sein. Remember Christ. Erinnere dich an Christus. That's how to be that little child. So sind wir dieses Kind. Amen. Amen. You know, I always say this. Coming to Christ is risky. Ich sage es immer wieder, zu Christus zu kommen ist riskant. To know him, to come to him and choose him is risky. Ist riskant. Look at persecution everywhere. Überall Verfolgung. Look at how God's children have been persecuted. Your parents werden. Are even persecuting you. Eltern verfolgen euch. Your parents are supposed to be rejoicing that you are having a relationship with Christ. Die sich eigentlich freuen sollen. They know how outside is today. Dass ihr Beziehung habt. That is dead everywhere. Obwohl, they still fight you that you follow Christ. Die sich eigentlich freuen it's sollten. Unbelievable. Weil diese Welt bösartig ist und ihr aber das Leben gefunden habt. Amen. Amen. Our prayer for our children should be they should know Christ. Für unsere Kinder sein, dass sie Christus erkennen. It's not about coming home. Nicht darüber, dass sie zu Hause sind. Amen. Amen. That they should know Christ and have relationship with Christ. Kennen und Beziehung mit ihm haben. What you cannot give them, they are receiving it. Was du ihnen nicht geben kannst, you are not even thankful to Christ. Sie. Und du bist aber nicht dankbar dafür, dass sie etwas bekommen, was du ihnen niemals geben kannst. Amen. Amen. To choose Christ is risky. Sich für Christus zu entscheiden. John the Baptist was beheaded. Johannes der Täufer wurde geköpft. John and Stephen was stoned to death. Stephanus wurde zu Tode gesteinigt. God's children are facing persecution everywhere today. Erfahren Verfolgung. We pray, you know, from parents, brothers and sisters, children, uncles, auntie. Eigenen Kindern. The so-called Tanten. Even the so-called God's children. Von anderen sogenannten Kindern Gottes so from the so-called God children. God children persecuting God's children. Kinder Gottes verfolgen andere Kinder Gottes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 10. Matthäus 10. Who will read? Tanya will help us to read. Matthew 10. Don't be afraid of being their present, of going from going to them. Ich habe keine Angst, bei ihnen zu sein. Amen. Let the spirit of your father in you speak through you. Vaters, then let your desire, your focus. Dein Fokus, deine Wünsche. Amen. Amen. Your value to be him. Dein Wert soll er sein. He just gave me this message as usual. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Before I slept, I did not even know what to. I said, I meant to continue, Lord, with the message. Bevor ich schlafen gegangen bin, wusste ich gar nicht, wie wir weitermachen sollen mit der Predigt. Aber als ich aufgewacht bin, hat er mir offenbart, wie es heute weitergehen soll. Amen. Amen. In welchem Thema? Praise the Lord. Halleluja. He gave me what to give. Er gibt mir das, was ich euch weitergeben soll. Weil ich habe keine eigenen Sachen für mich, die ich euch geben kann. Matthew 10. Matthäus 10. From verse 16. Ja, Schat. 16 and 17. Und 17. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern. Und in ihren Synagogen werden sie euch geiseln. Praise the Lord. It's a behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. You know, that was maybe even your father, your mother, your brothers and sisters. Können sogar it's not far. Deine Geschwister sein. Das sind Leute sein, mit denen du in einem Haus wohnst. You know, when we talk about wolves, it's as if it's somebody else. They are so close. Wenn wir über Wölfe sprechen, denken wir, die sind ganz weit weg, irgendwo draußen. Very close. Und verfolgen uns von weit, aber es kann auch so nah sein. Those that hate Jesus Christ. Die Leute, die Jesus hassen. They hate your relationship with Christ. Die hassen deine Beziehung mit Christus. They hate the truth. Die hassen die Wahrheit. They love lies. Aber sie lieben Lügen. They love principalities and power. Sie lieben die Gewalt und they love miracles. Sie lieben Wunder, and not the blessing of the Lord. Aber nicht den Segen des Herrn. They pursue miracles. Sie sind hinter den Wundern her. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they will scourge you in the synagogue, And you shall be brought before governors and kings for my sake, for choosing me. Euch für mich entscheidet habt. But be there for me. Weil ihr für mich da seid. That you choose me, they will bring you before them to question you. Sie werden dich in Frage stellen, weil du dich für mich entschieden hast. He said, for my sake. Um meinetwillen. For a testimony against them. He said, it is for a testimony against them. Es ist ein Zeugnis gegen sie. You know. On that day, the Lord is going to show them here where they stood or sitting persecuting you. And he's going to reveal it to them. Wenn sie vor ihm im Gericht stehen, wird er ihnen zeigen, wo du da warst und zu ihm gepredigt hast. They should be very, very careful. Und deswegen sollten sie aufpassen. Very, very careful. Aufpassen. I just pray the prayer of salvation for them. Ich bete die prayer for them. Mm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The Lord always tell me, said, I should be careful what I pray. Der hat mir immer gesagt, ich soll aufpassen, was ich bete. So when, because once I pray, the prayer is over. Wenn ich bete, ist es vorbei. Amen. He said, for a testimony against them and the Gentiles, verse 19. But when they deliver you, oh, take no thought how or what you shall speak. For it shall be given to you in that same hour what you shall speak. Was ihr reden werdet. Amen. Amen. That is Matthew 10 from verse 16. Matthäus 10 von Vers 16. For it is not you that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. Amen. There should be no fear before anybody. Es sollte keine Angst geben vor irgendjemandem. I want to tell them to fear Christ. Du sollst ihnen sagen, dass sie sich vor Gott fürchten sollen, dass sie sich vor Christus fürchten sollen. And the brother shall deliver our brothers to death, and the father the child, and the children shall rise up against their parents, and charge them to be put to death. And you shall be hated of all men for my name's sake. But he that endureth to the end shall be saved. The question is, can you endure to the end? Die Frage ist, kannst du bis zum Ende standhaft bleiben? Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. But when they persecute you in this city, flee ye unto another. For verily I say unto you, you shall not have gone over the city of Israel till the Son of Man be come. The disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. It is enough for the disciple that he be as his master, and the servant as his Lord. If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household? So if they call you names, I like to bother you. Wenn sie sich verfluchen, soll ich das nicht stören? Then he said, fear them not, therefore, for there is nothing covered that shall not be revealed. And here that shall not be known. What I tell you in the darkness, that speak ye in light. And what you hear in the ear, that preach ye upon the housetop. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. But rather fear him, which is able to destroy both soul and the body in hell. Praise the Lord. Hallelujah. You know, that's why, you know, if you look at Stephen, when he was being stoned to death, wenn Stephan es anschaut, als er gesteinigt wurde, hat er immer noch für die Leute gebetet, die ihm gerade im Steinigen waren. Amen. Mm-hmm. Verse 29. Are not two sparrows sold for farting? And one of them shall not fall on the ground without your father. You know, he's talking about you. Er spricht über dich. How he takes care of you. Wie er auf dich acht wird. Amen. Amen. But the very hair of your head, you know, some people say are not many. Viele haben nicht viele Haare. Amina's one is very many. Amina hat viele Haare. Some of our Jenny so too. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. But the very hairs of your head are all numbered. Amen. Amen. Fear ye not, therefore. You are of more value than many sparrows. Amen. Whosoever God therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father, which is in heaven. Amen. Amen. Preaching. Speaking to people. Don't be afraid. An Leute und keine Angst haben. If you remember Christ, you will not be afraid. Wenn wir uns an Christus erinnern, werden wir uns nicht schämen. Amen. Once you remember Christ, you lose the Holy Spirit to start walking. Lass mir den Heiligen Geist los für seine Werke. But whosoever shall deny me, verse 33, before me, he will I also deny before my Father, which is in heaven. Think not that I am come to send peace on earth. No, religion will say Jesus Christ, he brought peace into this world. Religion sagt, dass Christus Frieden auf diese Welt gebracht hat. And Jesus is saying here, I did not bring peace here. Meint nicht, dass ich Frieden gekommen bin. Because the peace they are talking about is fake peace. Weil den Frieden, von dem die Menschen reden, das ist ein falscher Frieden. Amen. This peace religion is talking about is fake peace. Der Frieden, von dem Religion spricht, peace between man and man. Ein Frieden zwischen peace Menschen, to live in evil. Ein Frieden, um ein Böses and to reject Christ. Um Christus zu verweigern. Peace to hate Christ. I ignore him. Christus zu verweigern. That's what they call peace. Das sind die Frieden. Reject Christ so that things will reign. Jesus verweigern, damit alle Leute im Frieden sind. Somebody getting it. Praise the Lord. But I am not come to send. Verse 34 again. Take note that I'm come to send peace on earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother. And the daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's foes shall be they of his household, his own household. You know, we don't even need to look far to see this. We are one of us experiencing this. Amen. He that loveth father or mother, or mother me, amen. Amen. Mother me is not worthy of me. And he that loveth son or daughter, mother me, is not worthy of me. And he that taketh not his cross and follow me, and follow after me, is not worthy of me. He that findeth his life shall lose it. And he that loseth his life for my sake shall find it. Mm. He that receiveth you, receiveth me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, Daddy, thank you. He that receiveth you, receiveth me. Yeah, he that receiveth a prophet in the name of a prophet, receiveth a prophet reward. And not just religious reward. Es gibt religiöse Belohnungen. Amen. Yeah. Religion, they have not just religious reward. People clap for you. People praise you. Leute feiern dich. They never praise Jesus. Aber sie feiern nicht Jesus. That's religious reward. Das sind amen. Religiöse Löhne. He that receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Are you getting it? Amen. Amen. You know, he's so righteous, doing right thing. He's giving money to the poor. Amen. And whosoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in my name of a disciple, verily I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God for Peter. Ich danke Gott für Petrus. They were able to leave all. Die waren in der Lage, alles hinter sich zu lassen. Peter said, we left all. Petrus hat gesagt, wir haben alles hinter uns gelassen. Amen. Amen. Just like we left, you know, so many things in this house. If I look at here, so we left all. We really left all. Haben wir alles verlassen? If I look at Tania, if I look at Mercy, if I look at Jenny, if I look at you, children, auf euch alle how many things you have left viele Sachen, die ihr to follow Christ? Christ. Um Christus it's zu folgen, heavy. Das ist schwer. Amen. Amen. Look at, you know, let's go to Mark. Mark 10. If I look at Nini, amen. Amen. Obieva, you know, Mamina Batu, you know, they left all. Sie haben alles zurückgelassen. Amen. Please let it remain so. Lasst zu, dass es so bleibt. Keep on choosing Christ. Entscheidet euch weiterhin für Christus. Amen. Amen. Amen. Amen. Also. Amen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Jennifer and Jenny. Amen. Amen. You know, you left all. Jetzt alles zurückgelassen. And Aqua is now part of us also. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To follow Christ, you have to leave all. Christus zu folgen, musst du alles zurücklassen. Amen. Amen. Because whatever you refuse to lose, to leave, will take you away from him. Weil das, was du nicht loslassen kannst, wird dich sozusagen will take you away from him. Von ihm wegreißen. If parents, if mother, if you love mother more than him, you are, the mother is going to take you away. Mehr liebst als Christus, wird diese if it is money, von Christus wegnehmen. It's going to take you. Und wenn es Geld ist, if it dann is sex, Geld you know dich some wegnehmen. Sex. Bei ein paar Leuten ist Geschlechtsverkehr. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mark 10. Markus 10. Go through. Amen. From verse 28. Markus 10, 28. And when he was come into the house, his disciple asked him privately, where could... Oh, sorry. I'm reading somewhere else. Sorry. From verse... Mark 10. Okay. From verse 28, first of all, from verse 28. Then Peter began to say unto him, lo, we left all. He did not say we left some, but all. Wir eigenes verlassen haben, sondern alles. We left all and have followed thee. Sind dir nachgefolgt. And Jesus answered and said, verily, verily, I say unto you, there is no one that hath left house, or brethren, or sister, or father, or mother, or wife. You know, he taught Abraham to leave his father's country. Abraham gesagt, soll das Haus seines das Land seines Vaters verlassen. Can tell you to leave your house. Kann das auch zu your father's house, your mother's house. Also dass du das Haus and go to a place that I will show you. Einen Ort gehen, wo es dir zeigt. Is somebody getting it? Yeah. I thank God for a lot of people that are able to hear his voice and obey his voice. Danke Gott für viele Leute, die because seine Stimme flesh hören realified. Und auf ihn hören, weil das Fleisch kämpft. People really fight. Leute kämpfen. Satan really fight. Der Teufel kämpft. Amen. Amen. Or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or land, or job. You know, we you know. Or the city you lived before, you say, because I want to be close to the house of God, I want to go there. So I don't like that. It's not what I like, it's what he wants for me. In der du vorher gelebt hast, dass du dich zurücklässt. I want to be close to him. Ich möchte ihm nah sein. You know, some of us can, we can, you know, we can live, because of job, we can live from city to city. Ein paar Leute können wegen einem neuen Jobangebot von Stadt zu Stadt ziehen. We cannot live from city to stand. No, go and stay in another city because of Jesus Christ. Aber wir können nicht in einer anderen Stadt leben wegen Christus. Das ist zu schwierig. Because we don't believe anything is coming from weil wir nicht glauben, dass davon irgendwas kommt. Christ is your protection. Aber Christus ist unser Schutz. Amen. Amen. So for my sake and the gospel. Um meinetwillen. Living there. I'm staying in the right place he wants you to be. For his gospel. Um seines Evangeliums to know him zu werden, gehen wir und leben wir dort, wo er möchte. To learn of him. Um von ihm zu lernen. But he shall receive 100-fold now, in this time. Amen. He doesn't want to take anything from you. Er will nichts von uns wegnehmen. He really want to give you. Er möchte dich segnen. That he want to take dirt away from aber you. Den Tod and give you life. Und das Leben dafür schenken. What you have been carrying about as the dirt. Das, was amen. Du vorher mit dir getragen hast, he want to give Tod. You life. Er will dir das Leben schenken. Amen. Amen. But you have to submit that death. Aber du to musst diesen Tod ihm übergeben. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. But he shall receive 100-fold now in this time. Houses and brethren and sisters and mothers and children and lands with persecution. He said with persecution. Mit, that people hate you because of him. Das Leute that's persecution. Ihm. Das people verfolgen. Fight you because of him. Nicht wegen ihm. You know, persecution is part of it. Verfolgung ist Teil davon. And he said in Matthew 5, rejoice when men persecute you. Wir sollen uns freuen, wenn Menschen uns verfolgen. He said, pray for them when they despise you. Despise wir sollen für die Leute beten, die uns verfolgen. Amen. And in the world to come, eternal life. But many that are first shall be last, and the last shall be first. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. I thank God for all of you. Thank God for us all. Abraham left all. Aber hat alles so also is Paul. Genauso auch Paulus. Until you are able to live all, you cannot have him. Lassen, and haben. He cannot have you. Und, können, und er kann uns haben. Amen. Amen. Until you are able to live all, he cannot have you and you cannot have him. Ihn. Don't waste your time. Verschwende deine Zeit nicht. Whatever you refuse to leave, was immer du nicht will take you kannst, away from him. Wird dich von ihm wegnehmen. It can be money. Es kann Geld can sein. Be sex. Can es be kann people. Geschlechtsverkehr sein. Can be parents. Menschen can be sein. Friends. Kann Eltern sein. Freunde it can sein. Be job. Es kann eine Arbeit can sein. Be, you know, for me it was money. Für mich war es Geld. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 John he says, if you love the world, in 1. you cannot du love me. Wenn du die Welt liebst, wirst du dich nicht lieben. But we want to love both. Wir wollen beides lieben. He said, you are going to choose between the world and me. Du wirst entscheiden, du go to 1 John. 1. Johannes. Praise the Lord. Hallelujah. 1 John. What's the time, please? Let me see. Okay. 1 John. Amen. Amen. 1 John 2. 1 Johannes 2. From 15 to 17. He said, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eye, and the pride of life, is not of the Father, but of the world. Amen? Amen. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. If you love this world, you cannot love. You cannot follow him. Wenn wir ihm nicht folgen können. You cannot love him. Wir werden ihn nicht lieben and you können. Cannot choose him. Wir werden uns nicht für ihn entscheiden können. You cannot follow both. Wir können nicht beides. You cannot love both. Wir können nicht beides lieben. And you cannot choose both. Du kannst nicht für beides entscheiden. Amen. Amen. You are going to choose which of the two. Für welche Seite wir uns. In Matthew 6:24, said, "No man can serve two masters." Keiner kann zwei Meistern dienen. As the going gets harder, umso schwerer der Weg wird, you are going to choose one. Umso näher kommst is du somebody getting an diesen Scheideweg, wo du dich entscheiden musst, ob du nach links oder nach rechts gehst. Amen. Amen. As the going gets harder, you are going to choose one. Du wirst dich immer entscheiden müssen. Amen. Amen. And that is Matthew 6:19-21. Let us go there, please. Matthäus? Matthew 6. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please, as you get home, find time to listen to the message again. Amen. Because there are a lot of things to learn. Viele Sachen, die wir lernen können. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 6. Matthew 6. First of all, look at 24. It says, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Mm. Then in verse 19, from 19 to 21, he said, lay not up for yourself treasure upon the earth. Nice. You are going to choose where your treasure is coming from. Du wirst entscheiden, wo dein Schatz ist. Where your money is coming from. Wo euer Geld herkommt. In God, you know, for God's children, our money is not coming from here. Unser Geld kommt nicht von hier. Our wealth is not coming from here. Unser Reichtum kommt nicht von hier. And that is why nothing can destroy your wealth. Your economy, the economy of heaven can never be destroyed. Zerstören. Amen. Amen. You know, Satan, even if those that worship Satan, that can really worship Satan, they understand that. They got children, they don't understand aber that. Kinder Gottes verstehen das nicht. They know, you know, those that do money rituals. Die Leute, die ihre Seele für Geld verkaufen. Amen. They know that their wealth is not coming from the outside here. Sie wissen, dass ihr Reichtum nicht it's coming from inside, sondern from the spiritual world. Geistlichen Pakt, den sie geschlossen haben. They got children, they don't know that their wealth should be coming from aber the spiritual Gottes world. Nicht, dass ihr Reichtum from heaven. Auch vom Himmlischen kommen that's sollte. What Jesus das ist das, was Jesus hier sagt. He said, lay not up for yourself treasure upon the earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. but lay up for yourself treasure in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through and steal, nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. if something is happening to Sparkasse, I don't have any money there. It's their business. They say it's burned down. I say, hey, okay. Well, I don't have any account there. You understand me? But if something happened there, hey, which of the Sparkasse? Which one? Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Amen. You are going to choose heaven or earth. Himmel oder Erde. Your treasure is going to be heaven or earth. Oder auf Erden sein. In everything you are going to choose between these two. Zwischen diesen beiden. What he said here is what he also said in Mark 10:21. You know, when he told that man, good master, go and sell everything and give to the poor. Reichen Jüngling gesagt hat, and come and follow me, so that you have wealth in heaven. Und ihm nachgehen, damit der Reichtümer im Himmel hat. How to have wealth in heaven? Wir Reichtum im Himmel haben. It's not by saving your bank. Nicht indem wir unsere Bank sparen. Amen. How to have wealth in heaven? Wir Reichtum im Himmel haben. By being there for one another. Indem wir füreinander da sind. By blessing the house of Christ. Indem wir das Haus Gottes segnen. That's how to have wealth in heaven. Du hast Reichtum im Himmel. You told that man, you said, go and sell everything. Geh und verkauf alles. He said, you cannot be here and there. Kannst nicht hier und dort sein. Put something here and go to Mark. Quickly go there, please. Mark 10. Markus 10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Very interesting here. Oh, Daddy. When are we going to make retreat? I just spent 3-4 days, 1 week, 2 weeks, 3 months here. All of us, no sleeping. I'll be enjoying Christ, the message that is flowing. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody thought he was just too holy. Jemand hat gedacht, dass er zu heilig ist. And he wanted to have it both ways. Und wollte auf beiden Seiten. He wanted to have Christ and want to have Mammon. Er wollte Jesus haben. Und er wollte Reichtum haben. He wanted to serve God and Mammon. Er wollte Gott dienen und Reichtum. But Jesus said, "You can only choose one." Jesus hat gesagt, du kannst dich für eine Seite entscheiden. This man came to Jesus. Dieser Mann kam zu Jesus. You know, he knelt down. Er hat sich hingekniet. You know, religion loves to kneel down. Until they kneel down, they never believe they are praying. Sie glauben erst, wenn sie knien. Amen. Good master. Amen. Verse 18. And Jesus said unto him, "Why callest thou me good? There is no good but one, that is God. Except you are ready to accept me as God, then you call me good." Du kannst mich nur gut nennen, wenn du akzeptierst, dass ich auch Gott bin. He never accepted Jesus as God. Aber dieser reiche Jüngling hat Jesus nicht als Gott gesehen. Because if you read it further, he dropped the good. Wenn wir dann weiterlesen, hat dieser reiche Jüngling never mentioned that good again. Guter Meister genannt. Er hat nur Meister gesagt. You see it? Never, he was not ready to receive Jesus as God. Akzeptieren wollte, dass Jesus Christus Gott ist. Then Jesus said, verse 19, "Thou knowest the commandment, do not commit adultery, do not steal, do not." You know, this man came with law. What will I do? Dieser Mensch kam mit dem Gesetz und hat gefragt, was it's not what you do, it's what Jesus did for you. Aber es geht nicht um das, was du tust, sondern was Jesus für dich getan hat. And he answered, verse 20, and said unto him, "Master, all this have I observed from my youth." These are simple. Alles ist einfach. I've done everything. Ich habe alles getan. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, "One thing thou lackest. Go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come and take up your cross and follow me." I don't know if somebody's getting something here. Amen. Amen. Well, sell everything so that you have treasure in heaven. Verkauf alles, damit du Schätze im Himmel hast. Because you cannot have it here and have it there. Weil du kannst es nicht hier und dort haben. You know, this man was so sad in verse 22. Der Mann war traurig. And he was sad that at that saying, "I went away grieved. For he had great possession. Weil er viele Güter hatte. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Ah, let me see. Okay. Ah, then we have to close. Amen. Amen. Because we just see many. Then we have to maybe Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. We are going to choose heaven or earth. In everything you are going to choose between two. Zwischen den beiden. Amen. Amen. We just read Mark 10. Wir haben Markus 10 gelesen. Look, you know, look at Matthew 6 again, because I said we are coming there. 21 to 23. Look at it. For where your treasure is, there will your heart be also. The light of the body is the eye. You know, his treasure was there. He refused to submit it to God. Schatz war bei seinem his Reichtum. Sweat was his treasure. Sein Reichtum, sein physischer Reichtum war sein Schatz. He could not submit it. Er konnte es dem Herrn nicht übergeben. What can you not submit to him? Was können wir ihm nicht übergeben? What is it? Was ist das? That very thing will become death to you. Diese Sache wird dein Todesurteil. Don't allow anything to stand between you and Christ. Lass nicht zu, dass etwas zwischen dir und Christus steht. Is somebody getting it? He said, the light of the body is the eye. If therefore the eye be single, the whole body shall be full of light. If your focus is Christ, the whole body will be full of light. Wird dein ganzer Leib voll sein von Licht. To be single means to be focused. Amen? Amen. But if your eyes be evil, double eyes. You are not here, you are not there. Amen? Amen. The whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? Amen. Let your eyes be single and not double. Amen. A double eye is an evil eye. A good master. You know, this man wanted to have it both ways. Dieser reiche Jüngling wollte auf beiden Seiten Erfolg haben. Like so many of us today. Viele von uns. We never bless the house of God. Wir segnen Gottes Haus nicht. You know that you don't go to church does not mean you don't bless the house of God. Nur weil wir nicht in die Gemeinde gehen, heißt es nicht, dass wir Gottes Haus segnen. I bless the house of God, I don't go to church. Ich segne auch Gottes Haus, obwohl ich nicht in die Gemeinde gehe. It will be 4 years ago. Since I received the revelation. Als ich auch vor Jahren die Offenbarung bekommen habe. I am the one, the type that hates giving. Bringing up money in the church was not in my dictionary. Geld I hate it. Zu geben der Gemeinde, I fight my husband in the church because he wants to bring up money. I said, let me see it. Yeah, you better bring out 1 euro. If you bring out 5, I will fight you. Huh. When you get to it, will be fire. So, one. So, but when the revelation came for me, I sent 400, 500, 700 without even telling him. Habe ich 100 Euro einfach geschickt an Gemeinden? Oder dass mein Ehemann vorher. You know, he is the one to change thieves to become a giver. Der Herr verändert Menschen so sehr, dass ein Dieb zu einem Geber wird. Amen. Amen. He doesn't want to take anything from you. Er will nichts von uns wegnehmen. Amen. Amen. Whatever you give him, was immer is never lost. Ist nicht verloren. Amen. You know, he told Moses, drop the rod. Er hat Mose gesagt, er soll diesen Stab loslassen. And Moses dropped the rod. Und Mose hat diesen Stab losgelassen. And you know, he did not tell Moses to go without the rod. Und er hat aber zu Mose nicht gesagt, er soll ohne diesen Stab. He told Moses, pick the rod. Hat gesagt, heb den Stab wieder. Because that rod is no longer Moses' rod, but thy rod. Nicht mehr der Stab Christ von Moses, sondern der Stab von Christus. You know, then whatever you give him, he's coming back to you. It's no longer your money. It's Christ's money. Unser Besitz, sondern sein Besitz. It's no longer the natural. Es ist nicht mehr natürlich. It's supernatural. Übernatürlich. Are you getting it? Whatever, well, you know. Praise the Lord. Hallelujah. So many of us, we are still like that. That good master today. Viele von uns sind immer noch dieser gute Meister. We want to love Christ. Wir wollen Christus. We want to love lieben. Our money. Wir wollen unser Geld lieben. You cannot You cannot love both. Wir können nicht beides lieben. We are telling Jesus, you can have my life, but you cannot have my money. Wir sagen Jesus, du kannst mein Leben haben, aber bitte nicht mein Geld. Amen. You can have my life. Du kannst mein Leben haben, but you cannot have my money. Aber du kannst nicht mein Geld haben. Which of the two is greater? Was denn größer? Your life and your Leben money. Leben oder ein Geld? You are deceiving yourself. Was dir was vor? You can have my life, you cannot have. If you cannot even have your money, you cannot have your life. He says, you cannot do the least, you cannot do the much. If you cannot submit your money, you cannot even submit your life. Maybe we continue next week, amen? If you look at Abraham. Abraham gave all. Give me your son. You know, today, you know, just have not money, we cannot even give him. But we want to give him our son. You cannot give him money, you want to give him life. People deceive themselves so much. Amen. If something is going to affect your money, you know, if you are having more problems, what is going to affect is the church money. Wenn wir Geldprobleme haben, und dann anfangen müssen zu sparen, fangen wir an, bei dem Geld zu sparen, was wir in die Gemeinde geben wollen. You know your house rent, you pay it for. Unsere Miete, aber die müssen wir voll zahlen. If you like it or not. Die es gefällt, no reduction. Dann, da gibt's keinen Klarna oder halt zahlen. Amen. A lot of us tip God. You know what is tip? Geben Gott Trinkgeld. You tip God. Wir geben Gott Trinkgeld. I was one of them. Und ich war früher auch I so. Thank God I've been delivered. Ich bedanke Gott, dass ich daraus erlöst worden bin. Amen. Amen. People, I don't have anything here, but I have things there. Auch wenn ich da nicht, hier nichts habe, habe ich dort was. You know, we are always saying, God, you're blessing, you're blessing, you're blessing. Wir sagen, Herr, unser Segen, unser Segen, aber er kann ja kein Geld fälschen. If you don't have treasure in heaven, you cannot draw from it. Wenn wir davon nicht ziehen können. If you don't have money in Sparkasse, you cannot go there to withdraw any money. Wenn du kein Geld auf einer bestimmten Bank hast, dann kannst du von dieser bestimmten Bank auch nicht abheben. He cannot change his word because of you. Er kann sein System nicht ändern wegen dir. Seine Wahrheit bleibt gleich. Amen. Amen. Pray and receive that revelation. Betet dafür und empfängt diese Offenbarung. Blessing the house of God and blessing one another. Und einander segnen, füreinander da sein. Amen. Amen. It's really wonderful. Das ist wundervoll. Just like Paul said in 2 Corinthians. In 2. Korinther. He said you are to pray that you have this type of grace that the Macedonia have. So wie die Macedonia. They were pursuing Paul everywhere. Looking for him to bless him. Because they know what it is. Weil sie wussten, was es bedeutet. They know what it is. Sie wussten, was das bedeutet. Sie waren überall hinter ihm her. He said, you have never seen any grace like that. Sie haben diese Gnade noch nicht so krass gesehen. He said, out of poverty, they gave out of poverty. Aus der Armut they heraus haben sie gegeben. Sie hatten nichts, aber sie haben alles gegeben. You know, people always want to think, say that Jesus never talked about money. It's a big lie. Leute wollen immer sagen, Jesus hat nie über Geld gesprochen, aber es when he was in the synagogue, als in er the church, Synagoge war, in der Kirche, they sang, they prayed. Ein Chor. They praise the Lord. Gab es Leute, he die gebetet did not haben, speak anything of those. Und predigt haben, aber er hat nicht money. Über die gesprochen, sondern er hat über das the Geld gesprochen. Giver. Über die Witwe, die ihr letztes know. Geld gegeben hat. Amen. Go and read it yourself. That is Matthew 12. In Matthäus 41 bis zum Ende. Amen. Das ist die Geschichte. Then that of good master. Amen. Und auch das vom reichen Amen. Then Zacchaeus. Look at Zacchaeus. Zacchaeus. Amen. He told Zacchaeus, if you know, what he said to the good master, he did not say it to Zacchaeus. Das, was Jesus zum reichen Jüngling gesagt hat, hat er nicht zu Zacchaeus gesagt. Everything came from Zacchaeus, from inside. Alles kam von Zacchaeus her. I don't know if you understand the story of Zacchaeus. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte davon kennt. Amen. Amen. Let us close with that. Luke 19. Lukas 19. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus entered and passed through Jericho, from verse 1. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. Just like that rich man. That rich man that came to Jesus, Mr. Good Master. Remember? And he sought to see Jesus. And he was who he was and could not for a press because he was little in stature. And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Verse 5. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at your house. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be great, to be guest with a man that is a sinner. Yeah. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house. For so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see that? You know, Jesus did not even force him. Jesus hat ihn nicht gezwungen. Amen. Like the other one that went away, sir. You can see this, sir. He said, I will give everything. You will fall forward if I've taken somebody, if I've stolen from somebody. Amen. He said, I will even pay for it. But Jesus said, salvation have come into this house. Why? Why? Because of blessing. This man was blessed from his heart. Mann hat aus dem Herzen gesegnet. Was coming from his heart. Aus seinem Herzen. Let your blessing one another. Blessing the house of God come from your heart. Zu segnen. Don't let it be by force. Amen. Zwang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If anything want to affect it, let it, you know, the house, you know, a lot of things we are allowed to affect. How we bless the house of God. Viele Dinge greifen unser Geben an oder beeinflussen unser Geben. But it will not affect some things that we know we value so much. Aber in our life. Beeinflusst nicht viele Dinge, die in unserem Leben wichtig sind. Christ should be who you value. Christus sollte die Person sein, die du wertschätzt. Heaven is treasure. Where your treasure is should be where you value more than everything. Dein Schatz ist, das solltest du mehr schätzen als alles andere. Your wealth is coming from there. Dein Reichtum kommt von da. Everything you have here coming from alles, there. Alles, was wir haben, kommt von dort. Once you belong to Christ, you are no longer of here. Ich bin von hier. If you look at Joseph, for example, wir uns Josef anschauen, his wealth did not come from the natural. Sein Reichtum kam nicht vom Natürlichen. He is from the spirit. Es kam vom Geist. I don't know if you get it. Yeah. He was in prison. Er war im Gefängnis. From prison to prime minister. Vom Gefängnis. He was not in all to study and study and study. His brain want to burst. Zum Landesoberhaupt. Und es Amen. Hat durch jahrelanges Studium erreicht diese Position. He was not after studying to both day and night. Er war nicht hinter Weisheit her Tag und Nacht. He just his focus was so much of God. Sondern sein Fokus lag auf Jesus Christus. Even when it was time for him to even choose the shortcut. Auch als to become famous, als to become rich. Theoretisch eine Abkürzung nehmen konnte zum Reichtum. He said, how can I do this against my God? Hat er gesagt, wie kann ich das gegen meinen Gott tun? How can I disobey him? Wie soll ich Gott missachten. I prefer to go to prison. Ich gehe lieber ins Gefängnis. To be wealthy. Als reich zu sein. He chose prison. Er hat sich für das Gefängnis. And in that prison, his victory was waiting und for him. In diesem Gefängnis hat der Sieg für ihn, auf ihn gewartet. Praise the Amen. I'm sure we'll stop here. Or you still want us to continue? No. We'll continue on Wednesday. Amen. Amen. Praise the Lord. We still have 2-3 pages to go.